Das ist übrigens auch eine ganz tolle Empfehlung für allen, die mal in das Thema Pen and Paper reinspielen wollen, ist Roll20. Gibt's einfach so ein Ding, da hast du halt so wie bei Jitsi auch so ein Online-Video-Call. Du hast aber auch gleich die ganzen Regelwerke, bei den meisten Dingen sogar kostenfrei mit drin. Und irgendwelche Handouts und was kannst du einfach mit reinziehen und hast so einen virtuellen Tisch, auf dem du spielst. Das ist voll der Hammer, was da geht. Und in der kostenlosen Version funktioniert es auch echt super gut. Aber ist da nicht auch dieser Tabletop-Simulator irgendwie ganz weit vorne, was sowas angeht? Ja, da kannst du halt Also sozusagen. für so richtige Brettspiele Genau, der ist wahrscheinlich halt eher, ne? eher für so richtige Ja. Brettspiele. Das andere ist halt, wenn du so mit Minifix arbeitest oder sowas wie ein, oh, dir steckt ein Fremder einen Zettel zu, dann kannst du halt sagen, du ziehst so ein JPEG rein und es darf aber nur eine Person sehen aus der Runde oder sowas. Also Ja, so, okay. ne, das ist halt für so Rollenspiele total cool. Ich würde ja gerne mal Monster of the Week spielen tatsächlich, aber ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock auf Rollenspiel, weil dann, wenn ich da abtauche, dann kann ich meine anderen Hobbys wahrscheinlich knicken. Ja. Ach so, und dann ein letztes noch. Ferritkerne sind voll der geile Scheiß. Ich habe ein Brummen ewig nicht aus meinem Setup rausgekriegt. Jetzt habe ich mir vor lauter Verzweiflung so Ferritkerne so eine Box, also irgendwie so 15 Ist Stück das sowas wie gekauft. ein Orgonit? Ja, so ein bisschen hat man das Gefühl. Das ist einfach so ein Magnet, den du um so ein Kabel rumdengelst. Das haben ganz viele Ladegeräte und sowas schon dran. Das ist Ach, immer diese ja, Knubbel. okay. Ja, ich Und weiß. sowas habe ich jetzt um das eine USB-Kabel rum. Seitdem ist der Ruhe. Das ist der Hammer. Echt? Gott, das ist ja scheiße. Okay. Sollen Na, wenn wir müssen, ne? wir? Ja, irgendwann Wenn müssen wir wir. müssen. Und ich habe Sorge, dass ihr mich wieder so arg unterbrecht, dass dass ich euch jetzt verspreche, es dauert nur 2 Stunden und am Ende kann ich es nicht halten, weil ihr wisst schon. Gute Laune verbreitet und die Leute königlich unterhaltet. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen, Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und Sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Und hallo, hier wieder über das Internet zusammengeschaltet sind Devi, Dominik und J wie Jürgen und zuletzt P wie Philipp. Und wir freuen uns sehr, dass ihr uns zuhören könnt. Ich habe jetzt einen Joker mir selber gebaut, weil ich kann jetzt behaupten, dass ich was super, super, super Witziges als Intro gesagt habe, aber zu spät die Record-Taste gedrückt. Also, Philipp, nachher im Schnitt. Ey, das ist ein voll guter Punkt, außerdem möchte weil ich. der Philipp hat nämlich überhaupt nicht gesagt, habt ihr diesmal auf Record gedrückt und Ja, ich habe eben. deswegen aus Prinzip nicht auf Record gedrückt, Ich scheiße. vertraue euch blind. Ich habe Ja, auf Record gedrückt. aber das Sehr nächste gut. Mal, wenn man immer darauf aufmerksam gemacht wird, dann ist man es irgendwann gewohnt, obwohl es man eigentlich getan hätte. So. Immerhin hast du es so geschafft, dass ich während das Intro kam, dann mir gedacht habe, fuck, du hast keinen Rekord gedrückt. So. Und darf ich mal anmerken, dass es sehr unbefriedigend ist, wenn dein erster Buchstabe ein P ist, aber du dann F Ja, ich weiß. Das Es ist ist auch mit irgendwie. Alliterationen natürlich super blöd, weil ne, sowas wie ein Peter, so wie Pfirsich. So bei diesen Kennenlernspielen macht mir gern so Namensalliterationen und es ist immer so ein, was mache ich jetzt mit meinem Namen? Aber ich habe jetzt zuletzt zu meinem Geburtstag eine Nachricht geschrieben bekommen mit einem Flachwitz mit meinem Namen drin. Und das war nämlich, wie nennt man jemand, der unglaublich viele IP-Adressen hat? Viel IP. Das funktioniert halt weder geschrieben noch gesprochen richtig gut, Wow. aber ich liebe es. Ich hätte jetzt spontan noch assoziiert mit Philipp so wie pH-Wert, aber das ist vielleicht auch jetzt nicht das Aber Beste. das ist doch ein Kongresswitz, oder? Ja, Den so kannst du doch direkt viele IP-Adressen. einplanen fürs nächste Mal. Ja, Oh aber Mann. mega, mega Respekt vor dir, dass du das machst. So, ich weiß nicht, ob jedem der Zuhörer das bewusst und Zuhörerin das bewusst ist, aber du machst ja auf so Podstock und auf dem Kongress vom Chaos Computer Club und so, bietest du ja wirklich eine Witze-Hotline an. Eine Flachwitz-Hotline, um genau zu sein. Es dürfen Leute anrufen und erzähle ich ihnen genau einen schlechten, flachen Witz und leg dann wieder auf. Also keine soziale Interaktion nötig. Und ich finde die auch selber gar nicht so lustig, aber mir macht es unheimlich Freude, A, die Leute, die um mich rum, während ich angerufen werde, anzuschauen in dem Moment, die mich völlig unglaublich angucken, und B, die Reaktion der Leute am Telefon, die irgendwann checken, oh, das ist ja gar nicht automatisiert. Du musst aber auch dazu sagen, dass da gibt es ja einen Deckt-Standard bei solchen Kongressen und die Anrufe sind kostenlos. Ja. Und die, genau, weil das ist, glaube ich, auch nicht jedem klar. Nee. Und es gab auch zuletzt einen verteilten Kongress in Ermangelung eines Vor-Ort-Kongresses. Wegen, ihr wisst schon, die Backstreet Boys sind wieder unterwegs da draußen. Und da gab es dann das Ganze via Internet. Und trotzdem haben mich ganz viele Leute angerufen. Und diesmal habe ich es mit Bandansage, also Bandansage war ich auch selber, aber aufgenommen. Und ich bin versucht, daraus einen Podcast zu schneiden, der tatsächlich nur aus den schlechten vorgelesenen Witzen und der Reaktion der Leute besteht. Was meistens entweder ein genervtes Aufstöhnen ist oder einfach ein Auflegen. Und du hast hier in der Bandansage darauf hingewiesen, dass das aufgezeichnet wird? Ja, tatsächlich. Großartig. Ja. Ich möchte des Weiteren die Kampagne vom Ralf Grabuschnik erwähnen, weil dann habe ich es nämlich hinter mir und kann es nicht mehr vergessen. Der liebe Ralf war ja bei uns auch schon zu Besuch, ein geschätzter Mitpodcastler, der im Gegensatz zu uns wirklich Ahnung von Geschichte hat. Und der hat ein Buch auf Start Next in der Finanzierung. Und dieses Buch heißt Populismus leicht gemacht, erfolgreich lernen von den großen Diktatoren der Geschichte. Das heißt jetzt nicht, dass das quasi dafür gedacht ist, dass ein Ratgeber ist, wie man guter Populist wird. Ich glaube, das geht eher darum, dass man halt so ein bisschen eine satirische Handlungsanweisung hat für den Diktator von morgen. Also es ist auf jeden Fall ein witziges, unterhaltsames, aber auch warnendes Buch. Und so wie wir den Ralf kennen, ist das sicherlich sehr geil. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme läuft die Kampagne noch 8 Tage. Jetzt schauen wir mal, wie lang der Schnitt noch ist. Und wahrscheinlich erscheint, weißt du, was geil wäre, wenn wir merken, dass es vom Schnitt her nicht hinhaut, wenn man es genau aufs Ende dieser Start-Next-Kampagne legen würde. So Leute, guckt jetzt nach, jetzt in diesem Moment. Oh, es ist abgelaufen. Aber als ich da die Tage geguckt habe, war das, glaube ich, zu 100% überfinanziert, oder? Also das war relativ niedrig angesetzt, fand ich, für ein Buch und es war schon durchfinanziert. Also ich glaube, das, was du jetzt gerade gesagt hast, das relativ niedrig finanziert für ein Buch ist tatsächlich das, was ich auch sagen würde. Also ich denke, dass das jetzt sicherlich keine Unsummen sind, die er eingefahren hat. Nichtsdestotrotz hat er seine Ziele schon erreicht. Und ich glaube, jeder Cent ist da wirklich gut aufgehoben, weil der Ralf ist ein Guter, der Ralf macht es und das wird sicherlich ein schönes Werk, was da rauskommt. Ich weiß nicht, ob das allen immer so bewusst ist, aber Bücher schreiben, das ist ja echt so ein Liebhabersport, ne? Also es gibt wahrscheinlich in Deutschland keine 100 Autoren, die irgendwie von ihren geschriebenen Büchern leben. Nee, echt? Deutlich weniger, glaube ich. Was? Naja, also viele müssen nebenher arbeiten, um ihre Leidenschaft zum Schreiben finanzieren. Vielleicht nicht zu 100%, aber je nachdem, wie viele Bücher du halt verkaufst am Ende. Aber Autor sein ist, wenn du nicht richtig, richtig, richtig bekannt bist, ein nicht so glamouröses Leben, wie man sich das gemeinhin vorstellt. Nee, ich glaube auch insbesondere, wenn du so Ghostwriter bist oder so gefühlt sehr generische Ratgeberbücher schreibst, ne, wo du einfach sagst, na gut, da verkauft dich die Masse, aber da schlägt eigentlich dein Herz gar nicht dafür, dann kommst du wahrscheinlich auch über die Runden. Aber wie du sagst, das ist dann wirklich ja, nichts, wofür das eigene Herz schlägt. Ja, als Ghostwriter geht's ja noch, weil da setzt du ja den Preis dafür an, den du dann nimmst, dass jemand anders da seinen Namen draufschreiben darf. Genau. Also da weißt du ja, worauf du dich einlässt. Aber wenn du wirklich so ein Buchprojekt anfängst und du musst ja irgendwas vorlegen, erstmal beim Verlag, wenn dich keiner kennt, dann musst du da schon mal ganz schön in Vorleistung gehen und du weißt nicht, was da hinterher bei rauskommt. Das ist übrigens ein sehr spannender Film, The Ghostwriter. Ich glaube, der ist von Polanski. Fährt da nicht dann Nicolas Cage und schreibt bestimmt auch? Nein, ich glaube nicht. Ach so, dann habe ich jetzt vielleicht Ghostwriter mit Ghostwriter verwechselt. Auch für Ghost Rider habe ich Nicolas Cage übrigens interviewt, habe ich dir das schon mal erzählt. Wenn er so an der Schreibmaschine sitzt mit so einem brennenden Kopf. Ja, aber überleg mal, der kratzt sich so am Kopf, so, ich muss überlegen, und dann tut ihm schon wieder die Seite angefackelt, scheiße. Ja, und irgendwie wieder von vorne anfangen. Ja, und die Schreibmaschine muss irgendwie Asbest beschichtet sein, weil es mit dem Feuer so blöd ist. Also der war wirklich sehr gut. Ich zweifle immer an, wenn Leute sagen, sie haben schallend gelacht, aber das könnte ich nachvollziehen. Also Chapeau, Philipp, sehr geistesgegenwärtig. Ja, Dominik, du wolltest was sagen. Ach so, ja, nee, ich wollte mal bloß wieder mein Selbstvertrauen ein bisschen aufpäppeln, indem ich betone, dass ich den Nicolas Cage interviewt habe, damals für den Film Ghost Rider. Aber ja, aber du hast auch Til Schweiger mal interviewt, oder? Ja, mit einem L. Till, ganz wichtig. Till, der Till. Ja, das waren Zeiten, ich sag's dir. Das Spannendste, was ich da in der Produktionsfirma quasi erlebt habe, war, dass mir ein völlig verzweifelter Redakteur von Frauentausch beim Bierchen gesagt hat, auf meine Frage hin, was sie denn da alles deichseln, weil das kann ja nicht sein, dass die Leute so blöd sind, hat er dann quasi beinahe das Heulen angefangen und hat gemeint, das ist so ungefähr das Gegenteil wäre der Fall, die kannst du dir nicht vorstellen, wie dumm die Leute sind und sie schützen noch die meisten vor sich selbst. Das wirklich so der Wahrheit entspricht, ich weiß nicht. Das damals kann war sein, dass so, es am Anfang so. Ich glaube, dass das Niveau noch runter ist so. Und ich meine, so Vera von Wen und so, die, also das ist ja asozial, ja, was da aufgedeckt wurde in den letzten Jahren. Ich lasse jetzt mal meine Hosen ganz weit runter. Das ist eine ganz schlimme Lebensbeichte. Meine Damen und Herren, entdecken Sie, wie Jürgen damals bei Frauentausch mitgemacht hat. Undercover. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber ich habe tatsächlich, das war jahrelang, war das mein Guilty Pleasure, als ich noch Fernsehen hatte, dass ich regelmäßig Frauentausch geguckt habe. So, jetzt ist es aus. Boah. Also Philipp, ich glaube, wir bleiben im Kontakt. Und es war eine schöne Zeit, die wir miteinander hatten, aber ich denke, das ist uns allen klar, dass das jetzt an der Stelle so nicht weitergehen kann. Wo wollen wir nicht das literarische Duo gründen? Das würde das unserem Intellektuellen besser sprechen. Ich tatsächlich ganz gerne geguckt früher. Siehst du, das ist jetzt das, was ich intellektuell gegen den Herrn Kraus dagegen halte, dass ich tatsächlich das literarische Quartett gerne geguckt habe früher. Wow. Aber ich liebte das, als Ranitzky einmal völlig über ein Buch abgegangen ist, das ist ein Schundwerk, das kann man nicht lesen, das ist kein Buch. Und dann erklären ihm die drei anderen, die in der Runde sitzen, haben Sie das gelesen? Und Ranitzky, ja, und es war alles Quatsch. Und er so, ja, aber das ist ja symbolisch für das. Ja, nein, wirklich. Dann haben die dem einfach das Buch erklärt. Das war eine Folge. Das war fantastisch. Die haben den zu dritt auseinandergenommen und das Buch erklärt. Das war großartiges Fernsehen. Oh, ich habe jetzt richtig, richtig Bock, das nachzuhören. Ich werde mir das jetzt mal kurz notieren. Und YouTube sei Dank kann man alte Folgen gucken. Da habe ich richtig Bock. Echt? Sind die hochgeladen? Also halt nicht alle, aber ich habe jetzt gerade mal hier die erste Sendung zum Beispiel. Gibt's. Ja, aber ich kann dir nicht sagen, welche Folge das war, aber das war ein sehr lustiger Moment. Großartig. Dann schaue ich mir auf YouTube nochmal das Video an von dem Typen bei Frauentausch, der erklärt, wie man mit einem Blatt Klopapier durchs Leben kommt. Also das habe ich durch zur Verstörung meiner Arbeitskollegen tatsächlich neulich erst geteilt. Ich habe das auch irgendwo mal neulich angebracht, aber das führt wirklich immer zu sehr, sehr irritierten Blicken. Ja. Ja, irritierte Blicke ist ein gutes Stichwort. Wir können uns ja jetzt wieder nicht in die Augen schauen. Wir haben es tatsächlich auch diesmal verbummelt, irgendwie Video nebenher aufzumachen. Mal schauen, ob das heute trotzdem gut funktioniert. Ja, können wir theoretisch noch machen, aber es leidet dann halt doch mehr ein bisschen die Audioqualität und es ist halt doch nicht das Gleiche, wie wenn man vor Ort ist. Wie kam denn die Folge an, die letzte? Übers Internet? Nein, du Nasenbär. Haben die Leute das denn gut gefunden, schlecht gefunden? Ja, müssen wir mal die Leute fragen. Also tatsächlich habe ich, ich habe wenige Kommentare dazu gelesen, zum Beispiel auf unserer Webseite, aber die waren durchweg positiv. Ich muss ja auch gestehen, ich glaube, dass im Moment so der Podcast-Konsum drastisch auseinandergeht. Die einen, die jetzt plötzlich mit dem Hören anfangen, etliche, die plötzlich viel mehr hören und etliche, wie ich zum Beispiel, die halt vorher einfach beim Pendeln ganz viel gehört haben, da fällt sich plötzlich alles weg. Ich höre ungefähr nur noch inzwischen so 20% der Podcasts, die ich vorher geschafft habe, wenn überhaupt. Mir fehlt auch tatsächlich der Weg auf die Arbeit, aber das ist das Problem, habe ich schon seit 2 Jahren. Tja, eigentlich wollte ich ja auf was anderes hinaus. Philipp hat es gerade schon angedeutet, es ist einfach nicht so richtig unser Modus, hier so übers Internet aufzunehmen. Das ist irgendwie schön und lustig, wenn das mal irgendwie für eine halbe Stunde ist, aber das wird dann doch über die Zeit relativ anstrengend. Jetzt haben wir uns für diese Folge schon überlegt, ob wir uns vielleicht schon wieder treffen könnten, haben uns dann dagegen entschieden. Die Frage ist, ob wir es fürs nächste Mal, wie die Lage einfach beim nächsten Mal aussieht. Tendenziell könnte es passieren, dass wir bei der nächsten Folge vielleicht uns ein bisschen länger Zeit lassen, bis wir einfach uns auch wieder mal dann beim Aufnehmen in die Augen schauen können. Oder? Gebt ihr mir lüstern recht. Lüstern und tief in die Augen. Ach, es ist immer wieder schön mit euch. Du hast recht. Das ist das, was wir gesagt haben. Bestätige dies. Ja, ich brauch ab und zu Bestätigung. Wer braucht das nicht? Das stimmt. Liebe Zuhörenden, ihr seid fantastisch. Vielen Dank für das Zuhören dieses Audioproduktes. Nein, ich brauche Bestätigung in meine Richtung, nicht von mir weg, sondern zu mir hin. Liebe Zuhörenden, Jürgen ist fantastisch. Vielen Dank. Schickt mal alle dem Jürgen auf Twitter oder auf unserer Webseite eine liebe Nachricht. Oh ja, das würde mich freuen. Ich glaube, ein Du bist toll wird ihm schon vollkommen reichen. Ne, es muss aber, ich glaube, bei Jürgen muss es etwas fachlich begründet sein. Es muss nicht tiefgehend sein, aber dass Leute einfach nur schreiben, finde ich, also sozusagen, mir gefällt der Podcast, wäre schon gut, aber so ein Du bist gut, ich glaube, da ist Jürgen der Typ, der dann sagt, ja, aber wieso? Oder? Das geil wäre, wenn ich die Leute dazu bringen würde, dass sie alle schreiben, du bist, Komma, toll. Mit Doppel-S. nein, einfach nur ein einziges falsches Komma. Ja, ihr kennt mich halt beide schon ein bisschen. Das ist halt der Unterschied zwischen chaotic lawful, chaotic neutral und chaotic good, was du da gerade beschreibst. Ja, Philipp war schon, das war schon sehr nah dran, aber also das ist dann eher so, ich schätze es sehr, wenn jemand sich halt 2 Sekunden Gedanken macht. Also nicht den kreativen Standardsatz, der einfach auf der Straße liegt, nimmt, sondern halt dann was Individuelles. Das hat gar nichts damit zu tun, dass er dann persönlich auf mich eingehen muss und meinen Lebenslauf recherchieren, um eine möglichst pointierte, auf die Situation passende Antwort, die sich aber auf meinen 30-jährigen Werdegang bezieht, keine Ahnung, ja. Sowas meine ich gar nicht. Dass jemand sagt, zum Beispiel bei dir, ich finde das ganz toll, wie du Sachen recherchierst, oder ich finde deine Vorlesestimme toll, oder ne? Also so diese Sachen, wenn jemand absichtlich ein falsches Komma setzt, ja, das kann ich sehr wertschätzen, ja, wenn das jemand bewusst ein falsches Komma setzt, um mir entweder mich zu erregen oder mich zu erheitern, das ist mir beides recht, das kann ich auf jeden Fall schätzen. Jürgen Kraus, 39, findet falsche Satzstellung erregend. Und jetzt bin ich schon wieder sehr gerührt, dass du mein wahres Alter kennst. Das macht mich auch schon. Ich schwebe gerade auf einer Wolke. Das geht gut los heute. Also ich trinke noch einen Schluck. Ich muss noch ganz kurz Danke sagen für die Leute, die uns regelmäßig Geld überweisen, für die Leute, die neu angefangen haben, uns regelmäßig Geld zu überweisen und die Leute, die uns Bücher schicken. Ich habe einen sehr schönen Comic bekommen von einem langjährigen Hörer. Der weiß schon, wer gemeint ist. Ich habe ihn, glaube ich, auch privat zurückgeschrieben nochmal per E-Mail. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Meine Frau hat den jetzt schon gelesen, meine Tochter. Und vielleicht bin ich jetzt dann auch endlich mal dran, dass ich den lesen darf. Der ist super. Der ist super. Ich bin überzeugt. Ich überlege gerade, wie er heißt. Er ist von Fuchskind. Schattenspringer. Das erste von Fuchskind. Schattenspringer. Ja, wir sind vorhin schon drauf gekommen, dass ich mir den damals, als der rausgekommen ist, auf dem Comic-Salon in Erlangen gekauft habe. So, der hat mich irgendwie angesprochen und der ist wirklich recht schön. Du bist ein guter Mensch. Oh. Der Kollege Weißmann kennt die Autorin sogar, virtuell zumindest. Genau. Die Welt ist sein Dorf. Ja, und ich habe ihm mal Kekse mitgebracht zum Comic-Salon Erlangen. Aber ich war dann leider nicht mehr, sie war dann nicht da und ich musste wieder weg. Und egal, man hat sich nicht in Persona getroffen. Jetzt hat mir der Philipp die Brücke, jetzt war ich zu langsam, weil ich aufstoßen musste. Die Welt ist eine sehr schöne Brücke in unser Thema hinein. Kekse? Nein, Dorf. Das Krümelmonster wird am so und so vierten von Jim Henson erfunden. Oh. Ludwig Leichhardt wird am 23. Oktober 1813. Das klingt wirklich wie eine Figur bei der Sesamstraße. Aber das wird die eingedeutschte Version, ne? 1813. Samson. In Sabrott, später Trebatsch, Mark Brandenburg, Preußen geboren. Es ist super, wenn ich so den ersten Satz nicht rauskriege, dann weiß ich, es wird ein guter Abend. Als er auf die Welt flutscht, hat er bereits 5 Geschwister, wobei nach ihm noch 3 folgen werden. Das Elternhaus war kurz zuvor einem Feuer zum Opfer gefallen und frisch mit der Hilfe der Gemeinde aus Fachwerk und Lehm neu errichtet worden. Sein Vater, Christian Hieronymus Matthias Leichhardt, ist der örtliche Torfinspektor. Torf, nicht Dorf. Ich muss jetzt an das total schiefe Haus denken, das Springfield in der Serie The Simpsons für Ned Flanders wieder aufbaut, wo einfach alles schief und krumm ist. Und so stelle ich mir das auch vor, so, oh, das Haus vom Sohn so ist abgewertet. Oh, komm, wir helfen ihm schnell. Oh ja, ich habe noch ein paar Balken, ich habe noch ein bisschen Lehm. Batsch, batsch, batsch, alles schief und krumm, kannst du überhaupt da drin wohnen? Ja, und ich finde auch den Job einfach toll. Ich finde Torfinspektor, das ist ein Job, da würde ich gerne sehr viel mehr darüber erfahren, was man so als Torfinspektor macht. Wir könnten mal eine Top 10 der unvorstellbarsten ausgestorbenen Berufe machen. Platz 10, der Torfpolizist. Halt, Moment, ist das der Torf? Gott, da wird Torf abgestochen. Hinterher. Wir brauchen das Torfdezernat. Ist der denn, ist das ausgestorben? Glaubst du, man nutzt man heute keinen Torf mehr? Naja, du darfst, ja. Ja und nein. Es gibt manche Blumenerde, so glaube ich, da ist noch Torf drin und es ist ja ziemlich daneben. Es steht ja auf ganz, ganz viel Blumenerde explizit drauf, torffrei. Aha, das ist aber ganz schön diskriminierend. Naja, das Problem ist, dass ganz viele Moore und auch ja, so Torfbereich, dass das Umweltschutzgebiete sind und dass man halt möglichst versucht, die eben nicht abzubauen. Und man hat ja früher Torf abgebaut, um das Zeug zu verbrennen. Und da setzt man halt auch einfach jede Menge Schmodder, der eigentlich schön in der Erde gebunden ist, in Sachen Schadstoffen in dem Moment mit frei. Ja, aber nur weil es vernünftiger wäre, das nicht zu tun, heißt ja nicht, dass es trotzdem irgendwie schon ausgestorben ist als Beruf. Also ich könnte mir vorstellen, dass es noch Gegenden gibt, wo das nach wie vor gang und gäbe ist. Naja, sicher. Also das größte WTF, was ich jemals hatte, wo ich quasi erfahren habe, dass das ein Job ist, den es jetzt immer noch gibt, ist euch bewusst, dass Holzkohle wie Holzkohle hergestellt wird? Ja, also von einem Köhler. Ja, also da ist wirklich ein Riesenhaufen, der quasi von einem Profi abgebrannt wird. In so großen Tonnen. Dann unten, ja, also in Rumänien, wo ich die Arte-Dokumentation gesehen habe, da ist es halt wirklich einfach so am Dorfplatz halt so aufgebaut im Freien. Ja, Arte und ist mir zu intellektuell. Ich habe eine auf RTL2 gesehen und da waren es große Tonnen. Aber es war sicherlich okay. Auch irgendwo im Osten. Alles klar. Ja, aber es ist ja auch, den Job gehabt, gell? Aber es ist ja eigentlich auch irgendwie cool, dass du. Also du verbrennst irgendwie Holz, sodass es nachher noch besser brennt. Doch irgendwie absurd, oder? Schon irgendwie. Philipp würde jetzt sagen ja und nein, weil eigentlich brennt es ja danach nicht mehr. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Naja, also Torfinspektor, so viel kann ich euch verraten, das ist kein schlecht bezahlter Job. Selbst für jemanden, der 9 Kinder und eine Frau durchführen muss. Also da bleibt ein bisschen was hängen. Das ist vom Torf? Das auch. Papa, was gibt's heute zu essen? Torfauflauf. Ludwig ist ein cleveres Kerlchen und meist Klassenbester, aber er ist auch ein magerer Schwächling. Deshalb zwingt er sich bereits früh zu regelmäßigem Sport, auch wenn man das seinerzeit wahrscheinlich eher so Leibesertüchtigung oder so nennen würde. Mhm. Und er begleitet den Papa zum Torf inspizieren. Dort lernt er schon früh die Natur kennen und lieben. Und trotz der vielen frischen Luft und Bewegung wird er dennoch sein Leben lang ein schwächlicher, kleiner, dürrer Mann sein, der immer so ein bisschen anfällig für Krankheiten sein wird. Was ist denn das für einer? Ein 83er. Daran muss ich auch denken. Ist nicht vielleicht auch in der Whisky-Produktion Torf auch noch ein ganz wichtiger Bestandteil? Also, dass man irgendwie auch guckt, dass das, keine Ahnung, das Getreide da möglichst nahe an Sumpfgebieten besonderer, ich weiß nicht, auf was man da, was sind die Kriterien für guten und schlechten Torf? Ich habe keine Ahnung. Gute Torf und schlechte Torf, das Leben im Moor. Ach, ich würde ganz so viel mehr über Torf wissen. Ludwig ist klug und neugierig. Naja, vielleicht ist er auch nur neugierig. Er will als Heranwachsender zum Beispiel will er unbedingt wissen, wie es ist, wenn man tagelang nichts isst. Und dann findet er das Torfu. Nee, er lässt einfach das Essen weg. Also er nimmt heimlich seine Essensrationen, gibt es an die Bediensteten weiter und fastet so lange, bis er irgendwann einfach fast umfällt. Aber cool, dass es nicht einfach wegschmeißt oder sowas. Das ist cool, ja, okay. Aber das wäre wahrscheinlich aufgefallen. Könnte ich mir vorstellen. Na gut, wenn es ins Moor wandert oder so, dann. Ach so, ja, da auch weg. Oder in die Zimmerpflanze. Der Torf vergisst nichts, das kommt irgendwann wieder zutage. Weißt, diese ganzen Moorleichen und so, der. Müsst ihr auch die ganze Zeit an den Falco-Hit denken, Mutter, der Mann mit dem Koks ist da? Nachdem du ihn angestimmt hast, ja. Jetzt schon. Danke. Nicht. Mit Unterstützung durch seinen Taufpaten kann Ludwig das Gymnasium in Cottbus besuchen und in einer Rekordzeit von nur 2 Jahren abschließen. Ich weiß nicht, wie lange die Regel... Das Gymnasium! Ich weiß nicht, wie lange... 13. Klasse in 2 Jahren! Ich bezweifle, dass es damals 8 Jahrgangsstufen waren, aber trotzdem ist 2 Jahren, ich glaube, es ist mindestens mal Schulrekord. Ja, bestimmt. Und er hat es auch nur geschafft, weil er wirklich nächtelang da saß und gebüffelt hat wie ein Irrer. Tagsüber aber immerhin sich auch immer wieder davon quasi vom Lernen freigenommen hat, um zum Turnen zu gehen. Also um seine. Der hat praktisch das ganze Wissen verdichtet, so wie ich komme drauf, so wie wie heißt denn das? Torf. I see what you did there. nach dem Abitur entscheidet er sich dann recht spontan gegen eine Beamtenkarriere, wie es eigentlich geplant war, und für ein Studium der Philosophie in Berlin zuerst und später dann in Göttingen. Zur Philosophie kommen dann nämlich noch Sprachwissenschaften, Religionsgeschichte und Naturgeschichte. Und habe ich Botanik schon erwähnt? Dann fehlen eigentlich nur noch Metaphysik und Physik. Und das finde ich besonders spannend, dass das zwei separate Studiengänge sind in der Zeit. Also, dass es damals schon so zerfasert war, dass man da wirklich auch über Metaphysik ein ganzes Studium füllen konnte. Also, jetzt kann ich ja nachfragen, was genau Metaphysik ist, aber ich befürchte, das bringt uns jetzt wieder ordentlich auf eine andere Schiene. Also, lasse ich es einfach. Sehr gut. Ich hätte dir jetzt ganz stundenlang was über Metaphysik erzählt, aber danke, dass du nicht nachfragst. Das ist praktisch, wenn du in den Baumarkt gehst, entweder du kaufst das Abgepackte oder du kaufst Metaphysik. Ob jetzt das mit diesen vielen Studiengängen der Grund ist, dass er sein Studium am Ende in keinem dieser Fächer abschließt, das weiß ich nicht genau. Aber Fakt ist, er wird keines dieser Fächer abschließen. Okay. In Göttingen verliebt er sich jedoch in das Wandern. Damit folgt er einem seiner großen Vorbilder, und zwar dem Naturwissenschaftler Karl Ritter. Und er ist da auch in der Gegend. Ich meine, Göttingen, da ist das Harz in der Nähe, da kann man einfach auch schön wandern, das ist schöne Natur. Und da ist er sehr viel draußen unterwegs. Ist ich frage mich, wie viele Personen noch Karl Ransauer noch kennen? Ransauer? Ransauer oder Sauer? Was? Wie heißt denn? Du magst Sauer jetzt einen Karl, du magst einen Karl Ransauer-Gag und kannst deinen Namen nicht. Ja, entschuldige. Vor allem das Schöne ist, liebe Zukunftsfolgen, die wir aber schon aufgenommen haben, Referenz von hier an diese zukünftige Folge einfügen. Wir haben eine Stunde gefühlt über Karl Ransauer geredet. Oh, und dann war ich nicht dabei. Nein. Ja. Und es kommt noch. Aber ich frage mich jetzt trotzdem zwei Dinge. A, ist das Wandern vielleicht einfach eine Kneipe? Und oder B, Müllers Lust? Ist das die Origin-Story von das Wandern, ist das Müllers Lust? Ich mach's jetzt einfach mal wieder, Philipp. Was macht er denn? Nichts. Ich würdige das nicht mit einer Antwort. Der Philipp, der tut dann halt einfach weitere Hinweise vorlesen. Er tut halt so, als wenn du nie irgendwas gesagt hättest, aber er schweigt nicht. Er geht darüber hinweg. Das ist ein Unterschied. Kommt schon mal vor. Ich wollte das jetzt ja auch genießen, weil ja, ich mache das, das ist ja jetzt ein Ausnahmezustand. Das wollte ich jetzt schon feiern und zelebrieren. Alles klar. Dass er sich mittlerweile gegen die von den Eltern gewünschte Ausbildung zum Gelehrten und für eine Karriere als praktischer Naturwissenschaftler entschieden hat, behält er zunächst noch für sich. In Göttingen lernt er als Student dann die Nicholson-Brüder Bill und John kennen und die nehmen ihn dann 1837 mit nach England. Im Mai 1838 beantragt er dann beim preußischen Konsul in London einen Reisepass. Er bekommt ihn aber nicht und wird stattdessen nach Hause berufen und zum Militär eingezogen. Darf ich reisen? Nein, ab zum Militär. Ich hätte gedacht, das läuft besser. Hierher. Ja. Nach Hause. In den Krieg. Aber da hat er keinen Bock drauf. Also er lässt sich dann jetzt von den Nicholsons, das ist irgendwie so eine reiche Familie, von denen lässt er sich jetzt irgendwie so ein bisschen aufnehmen und haushalten und die organisieren ihm dann sogar auf irgendwelchen Wegen, fragt mich nicht genau, wie das läuft, aber sie organisieren ihm einen englischen Pass und für das Königreich Preußen ist er jetzt ein Fahnenflüchtiger. Das ging irgendwie jetzt aber flott. Das ging flott. In England widmete er sich jetzt erneut viel der Natur, was auch sehr gut für seine Konstitution ist. England hat ja dann doch auch ein herausforderndes Wetter mitunter. Und das viele draußen sein, das tut ihm auf jeden Fall ganz gut. Außerdem hilft er viel mit seinem neuen Kumpel Bill in Hospitälern aus und verbringt auch sehr, sehr viel Zeit in den Stein-, Fossil- und Pflanzenausstellungen englischer Museen und botanischer Gärten. Bitte sag mir, dass er ganz viele Moorwickel macht. Nein. Moormasken? Nein. Schade. Mit seinem neuen Passport und erneut auf Kosten der Nicholsons tingelt er jetzt auch für eine Weile durch Europa. Also Frankreich, Italien, Schweiz, Marseille, Paris. Da trifft er dann sogar Alexander Humboldt, finde ich ganz spannend. Genua, Pompeji, Toskana und dann noch zu Fuß über die Alpen, was ich auch doch krass finde für jemanden, den ich als schwächlichen Knaben vorgestellt habe. Und mit was hat er ihn getroffen? Bevor er am 1. Oktober 1941, ist so besser, Dominik? Ja, ich fand's gut, okay. Viel besser. Bevor er am 1. Oktober 1841, Entschuldigung, in Cardiff auf ein Segelschiff steigt, das Kurs auf Australien setzt. Bezahlt hat das Ticket freilich wieder die Familie Nicholson. Außerdem hat er eine Dose mit Spaghetti im Gepäck. Ah, ja, da hat eine Referenz auf alte Folgen. Da hat einer die alten Folgen noch im Kopf. Da habe ich neulich eine sehr, sehr geile Podcast-Folge gehört. Da muss ich unbedingt einen Link dann noch raussuchen, in die Shownotes packen. Ach! Das auch. Und danach habe ich einen Podcast gehört. Ich bin einigermaßen überrascht, was du hier sagst. Ich habe tatsächlich ein Interview mit Rex Beers in einem Podcast entdeckt. Und das ist, das ist wirklich großartig. Also der Typ, der in diese Kiste gestiegen ist mit den zwei Dosen Spaghetti, um umsonst nach Australien zu kommen. Und das ist einfach ein so geiler Typ. Und es ist halt, ich habe mehrmals lauthals gelacht. Wenn man die Geschichte kennt und dann den Typen dazu ist, kann ich wirklich nur jedem wärmstens empfehlen, sich das mal anzuhören. Wärmstens empfehlen ist übrigens was du ganz gerne sagst. Das fällt mir zum ersten Mal in meinem Leben wirklich auf. Oh Gott, dann muss ich das sofort ändern. Ich hasse das, so in so Muster zu verfallen. Ich versuche mir auch schon seit Folge 1 tatsächlich abzugewöhnen. Ich empfehle ab sofort nur eiskalt. Tatsächlich klappt es mit dem Abgewöhnen, aber nicht so gut. Kalt. Da, da, da, da, da. Also, ja. Die Nicholsons, die geben ihm auch noch ein bisschen Weggeld mit, damit er auch Down Under so Fuß fassen kann. Und ein bisschen Weggeld, es ist ein Sümmchen. Gar nicht so schlecht für die damalige Zeit. Okay. Leichhardt Senior geht es mittlerweile finanziell und gesundheitlich gar nicht mehr so gut. Und ich glaube, das hängt auch irgendwie so ein bisschen zusammen. Und mittlerweile ist er auch dann doch ziemlich verstimmt, weil der Ludwig ja weder das eine noch das andere Studium abschließen will. Und so richtig reinen Tisch kann er mit Papa irgendwie auch nicht mehr machen. Denn kurz vor Ludwigs Abreise nach Australien verstirbt Leichhardt Senior. Oh. Im Alter von 44 Jahren. An einer Torfüberdosis. An Bord der Sir Edward Paget. Darf ich ganz kurz was sagen? Ich bitte darum. Ihr habt es nicht geguckt, aber ich habe es neulich schon empfohlen. Barry mit dem Haydner, dem Comedian, diesem amerikanischen, der halt so ein Knautschgesicht hat. Das ist, ich glaube, schon im Podcast empfohlen, ich kann es nochmal empfehlen. Er spielt einen Kriegsveteran, einen amerikanischen, der quasi jetzt Auftragskiller ist. Aber wir treffen ihn quasi in einer sehr depressiven Phase seines Lebens und er findet dann neue Lebensfreude, indem er einer Theatergruppe beitritt. Und kennt ihr das? Wenn ihr in eurem Leben, gab es wenige Momente, wo ihr wirklich der Meinung wart, ihr erstickt vor Lachen? Und dann gibt es eine so lustig Szene, ist mein Leben nicht. In der zweiten, also früher ist mir das oft passiert, aber unterdessen passiert es alle paar Jahre. Und in Barry Staffel 2 ist es tatsächlich gibt es eine Szene und Stichwort, also es ist ein Gag, dass quasi jemand uralt aussieht und der Gag dann ist, dass er halt irgendwie erst 38 ist oder so. Und es ist so, selbst wenn ich das jetzt verraten habe, es ist so unfassbar trocken und geil in diesem Moment, dass ich das, ich empfehle euch 2 Staffeln diese Sendung zu gucken. Nur wegen diesem einen Moment. Ihr werdet wissen, was es, wann es ist und ich gebe aber offen zu, dass die Sendung an sich auch super ist. Aber ich bin komplett abgekackt. Also wirklich, ich könnte jetzt noch heulen vor Lachen. Hihi, haha, wir können weitermachen. Möchtest du nicht noch eine halbe Stunde über Barry reden? Nein. Was ich gerne aber noch wüsste von dir, Jürgen, ist, wie sieht denn eine solche Beerdigung von jemandem, der oft mit Torf arbeitet, aus? Also wird der so ins Moor gelegt und versickert dann unheimlich langsam? Oder was macht man mit dem? An Bord des Sir Edward Paget befinden sich neben Ludwig noch die Mannschaft, 20 weitere Bezahlpassagiere und 250 englische, ich habe hier Auswanderer in Anführungszeichen geschrieben, die auf Kosten des Königreichs reisen. Also ich gehe mal davon aus, dass da auch ein paar Sträflinge dabei sind. Im Jahr 1842 landet Ludwig in Sydney an. Ich wette, ihr habt jetzt mindestens mit einem abgesoffenen Schiff, wenn nicht sogar mit Schlimmerem gerechnet. Nein. Okay, nee. Ich dachte das jetzt wegen der Barry-Szene. Ich musste das jetzt sagen, weil es steht hier auf meinem Zettel. Und hier steht auch noch in Klammern. Gar nicht. In Klammern Torpedoboote, Fragezeichen, aber okay. Gerade Zwangshandlungen durch Zettel. Jetzt auf Arte, die Dokumentation. Gerade erst 1770 war Australien, ich weiß, das wisst ihr sicherlich, aber ich sag's nochmal trotzdem, damit es einfach auch mal ausgesprochen ist. Gerade erst 1770 war Australien frisch von Cook im Namen Englands, annektiert worden. Und in den ersten Jahren überwiegt die Zahl der Zwangsübersiedelten nach Australien logischerweise deutlich gegenüber den freiwillig Angereisten. Aber schon bis Ludwig da ankommt, hat sich dieses Verhältnis ziemlich gedreht. Also es kommen jetzt schon sehr, sehr viel mehr Leute freiwillig dahin, als sie in Ketten und mit der Kugel an dem Fuß dahin gekarrt werden. Okay. Aber noch immer ist der Kontinent zu etwa 3/5 unerforscht. So, es gibt da viele Siedlungen im Süden, im Norden, im Westen, im Westen gibt es glaube ich nicht ganz so viel, ne? Ein bisschen was, im Osten auch einiges, aber es gibt im Grunde zwischen all diesen Siedlungen gibt es keine Landverbindung. Und immer wieder gibt es Bestrebungen, vor allem der englischen Krone, das zu ändern, aber aktuell muss man da halt immer mit dem Schiff außenrum fahren. Also, Lösung, man stecke einfach die Kugel von den Häftlingen, wo sie ja noch dran stecken, in eine Kanone und schieße sie einfach damit an Land. Dann verteilen sie sich schön gleichmäßig über die Küste, fertig, aus, ist das Problem. Ja, aber nur über die Küste, das ist ja genau der Punkt. An der Küste hat man ja fast überall irgendwo, ich meine gut, es gibt immer lange Landstriche, wo keiner ist, aber ja, aber ehrlich gesagt, ist ja in vielen Regionen Australiens bis heute noch so, da gibt es ja auch so, bei uns würde man wahrscheinlich sagen, sowas wie Bundesstraßen von der Straßenqualität her. Da ist dann einfach ein Schild, Achtung, hier bitte nochmal Lebensmittel kaufen, 500 Kilometer, kein Wasser und keine Tankstelle. Nächste Tankstelle in 2 Lichtjahren. Naja, also wirklich derbe, ja, ja, aber, weit weg. Aber genau das ist der Gag, es gibt zumindest Landverbindung und also Straßen. Und da gibt es, glaube ich, auch immer wieder so Stationen irgendwie, wo man dann sich irgendwie Notrationen, ich weiß gar nicht genau, nee, das waren immer diese Handystationen, ne, wo man dann mal irgendwie kurz Telefonempfang hat, wo sich dann so drunter stellen kann. Ja, das ist aber auch also die Empfehlung, dass du dir Essen wirklich für eine Woche mitnimmst, ne, weil wenn du mal strandest, bis es jemand merkt, bis dich jemand findet, ja, ja, genau. Das kann halt dauern. Und ich meine, gut, heute fahren da auch Eisenbahnen und irgendwie Straßen und Trucks vor allem. Ja, und ich wollte gerade sagen, halt Trucks, irgendwie, da stehe ich mir halt auch echt kacke vor. Du hast echt irgendeine Panne, dass dein Truck ausfällt. Ja, dann sitzt du halt erstmal, ne? Ja, idealerweise hast du was geladen, das dich dann über die nächsten so 3-4 Jahre bringt. Naja, also das bringt auf jeden Fall jetzt auch unseren Ludwig auf eine Idee. Also unseren fahnenflüchtigen Studienabbrecher. Fürs Erste kommt er allerdings bei der Familie eines Harfenspielers und Musiklehrers unter. Den hat er irgendwie auf der Überfahrt kennengelernt. Okay, speaking of Jobs, die wir bisher auch noch nicht hatten, Harfenspieler. Ich habe sofort so einen Engel vor Augen. Ein Engel auf Erden. Es erinnert mich an ein Festival, wo ich war. Also Festival klingt jetzt irgendwie so nach im Zelt schlafen und voll die Musik und so, aber das war eher so Kunst und selber machen Kram. Und da war eine hochschwangere Frau, die hat eine Harfe transportiert und das war ganz absurd, weil die ist, ja, also die spielt hauptberuflich auch so in einem, wie sagt man? Orchester? In einem Orchester. Und das Problem ist, die Harfe ist halt einfach mehr wert als ihr Auto, die, keine Ahnung, die kostet 30.000 Euro. Und die darf halt nur sie transportieren. Also sprich, da durften links und rechts 2 Leute laufen, ne? So wenn das Ding umkippt, wenn alles schlimm ist. Aber sie musste das sozusagen selber rumschieben, obwohl sie schwanger war. Da denkst du ja auch so, okay. Und die hat halt auch einfach so ein riesiges sackkarrenartiges Gefährt für diese Harfe nur, dass sie die ins Auto karren kann und so. Die Schwester meiner Frau besitzt eine Harfe und ich gehe davon aus, dass sie auch weiß, damit umzugehen. Ja, damit kann man gut jemand über den Schädel hauen. Ludwig fühlt sich in der 50.000 Einwohnerstadt Sydney sofort wohl. Da ist gerade Herbst und das ist ein sehr, sehr bekömmliches Klima für jemanden, der gesundheitlich jetzt ja so ein bisschen anfällig ist. Und eigentlich muss sich nur sein Verdauungsapparat so ein bisschen an die neue Heimat gewöhnen. Muss ich ja auch tatsächlich mal ganz kurz einwerfen, einen Freund von mir, der von Rheuma geplagt ist, seitdem er, keine Ahnung, einfach schon immer, also nicht irgendwie erst im hohen Alter, sondern halt wirklich schon in Teenagerjahren, der hat eine Zeit lang in Australien gewohnt und hat gesagt, für ihn ist das der Himmel auf Erden, weil er diese ganzen rheumatischen Beschwerden, die auch durch die Kälte in Deutschland immer daherkommen, die treten da einfach komplett für ihn nicht auf. Ja, du musst aber halt auch mit der Hitze dann auf der anderen Seite irgendwie klarkommen. Das ging für ihn halt viel besser. Da gibt es wahrscheinlich ja, halt Gegenden, die besser geeignet sind. Ja. So, keine Ahnung, Thailand oder hier so die Kanaren sind ja auch ja, so. Ja, wobei, dann ist, ich weiß nicht, wie das dann wieder mit feucht ist und so. Und das andere Fun Fact ist, dass in Australien, ich weiß nicht, ob das noch der Fall ist, aber so der gebrauchte Automobilmarkt, Autos werden da einfach nicht wahnsinnig viel billiger, wenn sie alt werden, im Gegensatz zu Deutschland, weil die halt nicht durchrosten, weil Straßen streuen mit Salz und Co., was halt irgendwie alles durchrosten lässt, musste halt nicht. Ja, ja. Also ich weiß nur, ein Bekannter von mir, der auf Weltreise war, hat sich in Australien ein Auto gekauft für irgendwie die, keine Ahnung, 2-3 Monate, die er da war, weil das irgendwie der günstigste Weg war, da ja, irgendwie rumzukommen und hat es dann halt wieder an den nächsten Backpacker verkauft. Ja, haben mir auch schon mehrere Leute erzählt. Neuseeland, ja auch Standard. Aber was ich euch fragen wollte, habt ihr zufällig dieses Video gesehen, was neulich auf Twitter rumging, wo diese Pollen irgendwie am Boden abbrennen? So total geschmeichelt, ja, ja. Hast du das gesehen? Das war total, wo dann immer jeder gemacht hat, der Traum eines jeden Allergikers. Das sah extrem smooth aus. Also das ist so ein typischer Fall von das, wenn du das in der Situation nicht gesehen hast, wirst du wahrscheinlich keine Möglichkeit haben, das zu suchen. So, aber Jürgen, hast du das gesehen? Nein. Das war so ein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war das ein kontrolliertes Abbrennen von eben so einem dicken Pollenteppich, der sich am Boden gebildet hat. Ein mega dicker Pollenteppich. Also es durch war wirklich eine total Feuerwehr. Pollenteppich. Pollenteppich. Ich habe jetzt gedacht, die verbrennen irgendwie von selber, weil der Boden so heiß ist irgendwie oder keine Ahnung. Aber nee, also ich vermute mal, die sind halt hoch oder leicht entflammbar. Und dann hat man gesagt, ja gut, komm, wir fackeln die jetzt ab, stehen daneben, wenn was ist, können wir was tun, anstatt dass wir darauf warten, dass der Nächste mit einer brennenden Kippe vorbeigeht und es irgendwie unkontrolliert alles abfackelt. Offenes Feuer, immer eine super Idee in so Ländern. Ja, wir waren bei Hashtag Dünnschiss. Ludwig wird sich jetzt in den kommenden Monaten und Jahren auf 2 öffentliche Stellen bewerben. Die des Direktors des Botanischen Gartens von Sydney und eine als Landvermesser. Ja, wenn man sich mal so seine bisherigen Werdegang vor Augen führt, ja, kann man machen. Ja, Jack of all trades, Master of none. Am liebsten würde er aber eigentlich Direktor seines eigenen Museums werden, für das er fleißig jetzt um Sydney herum nach noch unbekannten Pflanzen und Steinen und so sucht. Das Tortenmuseum. Aber der zuständige Gouverneur findet die Idee gar nicht mal so gut wie unser Herr Leichhardt. Ich finde die Idee gar nicht mal so gut. Überraschenderweise wird er für keinen dieser Jobs näher in Betracht gezogen. Ja, man kennt ihn halt hier auch nicht. Und das macht jetzt aber eigentlich gar nicht so viel, denn er ist ja im Grunde ist er eigentlich hergekommen, um die Gegenden hier zu erkunden, die vorher halt noch nie jemand gesehen hat. Also wo noch kein Europäer war und wo am besten überhaupt noch nie überhaupt ein Mensch war. To boldly go when no European has gone before. Sicherheitshalber legt er sich jetzt erstmal einen Doktortitel zu. Hat es sich denn ersteigert irgendwo, oder? Nö. Er hat einfach jetzt beschlossen, er ist jetzt Doktor. Und das DR steht für okay. Peter. Also tatsächlich einfach so. Das war jetzt auch nicht so ganz genau herauszufinden, an zu welcher Gelegenheit oder an welcher Stelle oder wie er das genau gemacht hat, aber irgendwie ist er plötzlich auf einmal Doktor. Und um dann auch irgendwann möglichst tief in die Annalen der Wissenschaft einzudringen, einzugehen, sagt man, glaube ich, ne? In die Annalen der Wissenschaft einzugehen, beschließt Ludwig außerdem, schnellstmöglich eine Expedition ins Landesinnere an einer Expedition teilzunehmen. Das Dumme ist jetzt nur, die nächste geplante Expedition, die lässt noch ungefähr 12 Monate auf sich warten. So lang warte ich doch nicht. Und er strengt sich jetzt ziemlich an und versucht irgendwie bei den ganzen Leuten, die er jetzt irgendwie in der kurzen Zeit kennengelernt hat, versucht er irgendwie klarzumachen, dass irgendjemand mit ihm auf Forschungsreise in den Busch geht. Und er bringt aber nichts auf die Beine. Also er kann irgendwie nichts, er kann keinen finden, der mit ihm dahin hinreist, und er kann auch keinen finden, der quasi schon dahin will und wo er sich anschließen kann. Also keiner hat irgendwie großes Interesse, da jetzt in den Busch zu tingeln. Aber ich wollte gerade sagen, was willst denn auch dort, wenn das ein Gebiet ist, das du zwar erforschen kannst, aber halt sonst nichts ist, blöd gesagt, von dem die Leute wissen. Das weiß ja keiner. Ob außer natürlich, es gibt Gold! Also wir kommen gleich noch drauf. Merkt ihr das ganz kurz, wir reden gleich noch drüber, warum das eine sehr, sehr gute Idee ist, in den Busch zu reisen. Okay. Könnten Sie ein wenig deutlicher sprechen, bitte? Ja, gleich. Er geht jetzt rum, er tingelt rum und versucht irgendwie Mitreisende zu finden. Ein junger Mann, zum Mitreisen gesucht. Ach, sie sind so mitreisend. Und er tingelt jetzt da so ein bisschen um die Gegend, auch ein bisschen außerhalb von Sydney. Und dann kommt mal hier, mal da irgendwie bei Leuten unter und wohnt dann jetzt auch für eine Weile bei einem Schafzüchter etwas außerhalb von Sydney. Von hier aus startet er jetzt erste Streifzüge in die unbewohnten Gebiete Australiens. Also hier so am Rande der Zivilisation nistet er sich jetzt quasi ein und fängt an zu wandern. Oder zu reiten. Oder wie auch immer. Mhm. Zwischen 1842 und 1844 reitet und wandert Ludwig teilweise Wochen und Monate lang durch den Busch, kampiert in Wäldern, schreckt weder vor Hitze noch vor Durst zurück. Er härtet sich ab und sammelt Erfahrungen. Das ist jetzt gar kein so dummer Ansatz, wie ich finde. Also erstmal einfach, Expedition Light halt. Ja, du musst ja nicht gleich den Kontinent durchqueren, sondern du machst halt mal so einen Wochenendtrip. Yeah. Und dessen Sohn war dann der Crocodile Hunter. Er sammelt neben einigen Steinen auch viele Baum- und Pflanzensamen für den Pariser Jardin de Plantes. Trägt jetzt in den 2 Jahren da, ich mal so ungefähr 180 Arten an Zeug zusammen. Ob das jetzt alles irgendwie komplette Neuentdeckungen waren, weiß ich nicht genau. Aber ich meine, da wächst ja auch einiges. Und dann zudem sammelt er auch noch für den Jardin de Tourbe. Oh Gott, ich könnte dir stundenlang zuhören. Der Torfgarten in Paris. Steine sammelt er auch. Steine. Ich find's schön, wenn es einen Torfgarten gäbe, wo einfach nur so Torf ausgestellt ist. Torf. Hier ist der Torf vom letzten Jahr, da hinten der vom vorletzten. Ich wollte gerade sagen, dass irgendwas mit Torf ein guter Bandname wäre und dann kam mir gleich Torfrock im Sinn. Ich habe gedacht, ja gut, gibt's hier schon. Ja, das heißt nicht, das ist eine schlechte Idee. Das wird gut sein. Steine, auch für Geologie interessiert er sich. Das solltet ihr wissen. Natürlich trifft Ludwig bei seinen Mini-Expeditionen auch mal den einen oder anderen Eingeborenen und wie eigentlich alle Europäer ist er da erstmal extrem, extrem misstrauisch. Ich meine, die werden irgendwie ja vertrieben und gejagt und wo immer sie sich mal zur Wehr setzen, wird das oft zu so einem, ja, so richtigen blutrünstigen, grausamen Skandal aufgebauscht. Ja, also wenn irgendeiner der Eingeborenen mal die Hand erhebt, dann steht es halt in allen Zeitungen und dann wird das irgendwie weiter getratscht und dann ist das ganz brutal und fies, aber was halt irgendwie die europäischen Siedler mit denen anstellen, das wird halt nirgends so richtig thematisiert. Ich wollte gerade sagen, kam irgendwo mal bei Kolonialgeschichte ein guter Umgang mit Native Leuten vor überhaupt? Wir suchen noch nach Beispielen. Ja, es ist echt traurig, aber ja. Zitat. Sie sind gewöhnlich verräterisch und man muss sich vor ihnen selbst, wo sie sich freundlich bezeugen, hüten. Wow! Im White Bay hatten sie just vor meiner Ankunft 5 Schäfer ermordet und hier auf Herrn Archers Station suchten sie, einen Schäfer mit Speeren zu durchbohren. Doch glücklicherweise war es nur eine oberflächliche Schulterwunde. Es ist natürlich, dass die Weißen sich zu rächen suchen und dass mancher Schwarze sein Leben verliert. Der Hauptfehler scheint in der unzulänglichen Polizei zu liegen. Mhm. Also das ist so sehr sympathisch. Das ist so das Mindset, ja. Und damit ist er auf jeden Fall nicht allein in der Zeit, in der Gegend. Innerhalb kürzester Zeit besucht Ludwig Australiens Osten und Teile des Nordens und immer so ein bisschen auf der Suche nach dem Neuen, nach dem Unbekannten und genauso immer auf Kosten anderer. Also er hat noch keinen Cent verdient, seit er hier angelandet ist oder überhaupt in seinem Leben. Aber den findet ihr Gönner. Naja, er lebt jetzt noch, er lebt sparsam, ja, also er nistet sich ja immer irgendwo ein und er verbrennt jetzt halt noch die Kohle, die ihm die Nicholsons mitgegeben haben. Aber klar, er lässt sich halt überall so ein bisschen aushalten. So, ja, und jetzt ist er auch keine 16 mehr. So. Er ist jetzt auch keine 16 mehr, das hast du sehr gut erkannt. Ich überlege jetzt gerade. Okay. wann habe ich euch jetzt erzählt, dass er geboren ist? Jetzt, wenn ich wieder wegscroll in meinem Dokument, dann dauert es. Am Anfang der Folge hast du erwähnt, er wird geboren. Das stimmt. wenn ich jetzt. Alter, jetzt müsst ihr durch, jetzt scroll ich weg. 1813 ist er geboren und jetzt sind wir im Jahr 1843. Er ist jetzt 30. Okay. Yeah. Besondere Fähigkeiten in seinem Lebenslauf: nichts essen. Altern. Hui. Oft kommt er bei Squattern unter. Squatter sind gebildete junge Viehzüchter, die das Hinterland, wenn ich es richtig verstanden habe, die das Hinterland mit ihrem Vieh mehr oder weniger so besetzen. Also jetzt nicht unbedingt irgendwo offiziell Weiden pachten oder irgendwas, sondern einfach sich so ein bisschen aus der aus den Augen, aus dem Sinn irgendwo so ein bisschen niederlassen, wo jetzt nicht so oft jemand vorbeikommt und da halt wild grassieren quasi. Grassieren. Von denen erfährt er jetzt auch, wie wichtig das für die Agrar- und Viehwirtschaft ist, Erkundungen ins Landesinnere zu machen. Also es ist schon gerade in einem... Nämlich einem, gar nicht. doch sehr. In einem eher kargen, auf einem eher kargen Kontinent ist es doch sehr wichtig herauszufinden, ob es nicht irgendwo noch vielleicht Weideflächen gibt. So, ja? Oder auch Kohlevorkommen sind ein ganz, ganz heißes Thema. Also die Regierung versucht sehr stark und mit sehr viel Aufwand solche Dinge zu finden. Also wertvolle Erze, okay. Kohle, Weideland, alles Mögliche. Und die Regierung ist sehr stark daran interessiert, eine Eisenbahnlinie und eine Telegrafenlinie halt zwischen diesen einzelnen Siedlungen zu spannen, also irgendwie quasi quer durchs Land. Und wenn ich noch eine Poststation baue, dann bekomme ich 50% mehr Umsatz auf Postwaggons. Und von daher ist jetzt so dieses Interesse an Australiens Innersten, wie wir gerade schon fälschlicherweise festgehalten haben, ich deute nicht mit dem Finger, weil ihr seht sowieso nicht, wenn ich mit dem Finger deute, aber das Interesse ist sehr, sehr groß. Hat es ein bisschen was von diesem Spirit, sag ich mal, von, ja, in den USA, wir müssen westwärts, aber hier dann eher, wir müssen nach in das Landesinnere kommen und das erschließen? Also ich glaube natürlich, gibt schon sehr viel Parallelen zu den Cowboys und den Siedlern von früher so in den USA, aber ich glaube, ob das vom Spirit, weiß ich nicht. In die USA sind die ja alle so mit dem Geist schon, ja, das neue Land und das gelobte Land und da haben wir alle Möglichkeiten und bla. Und nach Australien wirst du gekommen, wenn du was angestellt hast. Genau. Ja. Und tatsächlich waren die sich so am schnellsten, am weitesten ins Landesinnere getraut haben, waren die halt weggerannt sind. Ah so. Ja, ah ja. Also, ja, jein. Typischer Fall von die Wahrheit darf man sagen, gell? Sowohl als auch. Im August 1843 beschließt Ludwig, nach Sydney zurückzukehren. Er ist jetzt annähernd pleite und er träumt noch immer von einer großen Expedition. Als er dann Monate später endlich in Sydney eintrifft, stapeln sich dort schon die Kisten über Kisten mit Pflanzen und Gesteinsproben und seinen Aufzeichnungen, die er von überall, wo er jetzt war, halt zurück nach Sydney geschickt hat. Und jetzt wühlt er sich durch diesen ganzen Kram, sortiert es, packt es ab, beschriftet es und schickt vieles davon nach Paris und nach London. Ah, er hat schon wieder eine Kiste voller Gänseblümchen geschickt. Was wollen wir damit? Außerdem Gänseblümchen, also, da findet man in Australien wahrscheinlich wirklich auch Spannenderes. Ich stelle mir gerade so eine Kiste voll Spinnen vor. Die Spinne in der Yucca-Palme. Von den 10 gefährlichsten der Welt leben 9 in Australien. Ja, bin ich auch froh, dass die sich geografisch so konzentrieren, weil das wird mich am Ende wahrscheinlich davon abhalten, doch mal nach Australien zu fahren. Ja. Sowas. Also jetzt nicht nur Spinnen, auch andere fleuchende Tiere. Skorpione. Ja, also Australien. Ich habe wahnsinnig viel übrig für dieses Land. Ich habe eine wahnsinnige Faszination für Australien, aber ich glaube wirklich, dass ich nicht damit klarkäme, da so mal quer mit so einem Zelt auf dem Autodach irgendwie durchzureisen, wie ich es eigentlich gerne machen würde, weil ich da viel zu viel Schiss vor irgendwelchen komischen, tödlichen Tieren hätte. Ja, wobei ich glaube, da brauchst du halt eine ordentliche Aufklärung, vor allem von Leuten, die sich da auskennen, die dir halt sagen, ja, du musst diese Routinen beachten, keine Ahnung, immer morgens in den Stiefel mit der Taschenlampe reinleuchten oder in dem Gebiet nicht zelten oder sowas. Ich glaube, dann ist das schon alles managebar, aber Experten. Ich sag nicht, dass es rational ist, denn sehr, sehr viele Leute sind schon lebend nach Australien und lebend wieder zurückgekehrt. Aber nichtsdestotrotz würde mich eher entgegen den trauen, wo Nashörner und Löwen unterwegs sind, glaube ich, damit hätte ich weniger Schwierigkeiten als mit irgendwie Viechern, auf die ich mir aus Versehen draufsetzen kann. Nilpferde. Kann man sich aus Versehen draufsetzen. Nilpferde sind verdammt tödlich, gell? Ja, das ist ganz, ganz schlimm. Freundin von mir wohnt in Namibia und das ist auch von den Tieren, wo du denkst, oh, die sind gefährlich, der Löwe, der muss weglaufen und so. Vergiss es, da passiert fast nichts, aber... Ja. Das sind immer so eigentlich die Tiere, wo du denkst, oh, die sind immer groß und putzig. Ja, bloß wenn die keinen Bock mehr haben oder irgendwie, wenn da 5 Stück auf einmal in Richtung deines Zeltes rennen, dann, ja, dann ist halt aus. Dann laufen die halt drüber. Ja, klar. Also, unser Ludwig beginnt jetzt auch ein Manuskript, Beiträge zur Geologie von Australien. Auch das fängt er jetzt gerade an. Und mit er hat einer sich überhaupt Beilage als Gimmick. Er hat sich überall so mit so kleinen Tütchen... Entschuldigung. Wir haben Ibshef früher. Genau. Er hat sich mittlerweile auch in der Wissenschaftscommunity sowohl in Australien als auch in Europa zumindest so einen klitzekleinen Namen schon gemacht. Also wahrscheinlich nur, weil die genervt sind, weil er andauernd wieder so eine Kiste mit Steinen schickt. Aber zumindest hat man jetzt der ein oder andere dort seinen Namen schon mal gehört. Und es gibt tatsächlich jetzt ein, zwei Leute, die auch so seine kleinen Expeditionen schon so ein bisschen mitverfolgen. Und als er jetzt in Sydney eintrifft, wird er tatsächlich von einem namhaften Forscher, der heißt Mitchell, er hat einen Namen, logisch, der namhafte Forscher. Da wird er als Begleitung für eine Forschungsreise angefragt. Und zwar wollen die jetzt, die wollen den Landweg von Sydney in Australiens Norden erschließen. Also von, jetzt nicht von Sydney direkt, aber halt von Süden nach Norden quasi. Einmal quer durch als Alternative zu der relativ gefährlichen Schiffsroute. Doch er sagt ab, jetzt will ich auch nicht mehr. Woher weißt du das? Nein, es ist genau Ludwigs Kragenweide, aber ja, tatsächlich, er ist sehr schnell genervt von Mitchell, der sich doch sehr, sehr, sehr gründlich auf das Vorhaben vorbereitet und immer wieder alle Optionen und Routen gegeneinander abwägt. Kann er es wagen, sich vorbereiten zu wollen? Und Ludwig ist auf der anderen Seite voller Tatendrang und wird eigentlich am liebsten sofort losziehen. Und deswegen findet er dann tatsächlich alsbald einen Vorwand, um doch nicht an Mitchells Expedition teilzunehmen. Okay. Ja, stattdessen fängt er einfach an, selbst eine Expedition auf die Beine zu stellen. Ich muss noch den Torf gießen. Er wählt dasselbe Ziel wie Mitchell, was ich ziemlich für einen Arschloch-Move halt. Das hat jetzt aber sowas von dem Wettlauf zum Nordpol. Und er plant außerdem auch, und das stützt deine These, er plant außerdem deutlich vor ihm am Ziel einzutreffen. Und dann haben wir den Inhalt unserer heutigen Folge. Und er hat Schlittenhunde dabei. Moment. Ja. Und die Gefälle. Was? Komischerweise will die Regierung jetzt Leichhardtsreise nicht finanzieren. Und selber ist er komplett pleite. Also versucht er jetzt so eine öffentliche Spendensammlung auf die Beine zu stellen und geht bei diesen verschiedensten Interessengruppen so ein bisschen hausieren. Und dadurch einfach, weil das Interesse, wie ich gerade schon gesagt habe, ist einfach so wahnsinnig hoch. Und er ist eigentlich auch ein ganz charmanter, umgänglicher Typ. Also hat er da recht schnell auch Erfolg. Also er häuft tatsächlich innerhalb kürzester Zeit so ein kleines Vermögen an, dass er dann recht schnell in Mehl, Tee, Zucker und Gelatine investiert, aber dann auch, was sonst. Aber dann auch in menschliche und tierische Begleiter. Ich liebe, dass er Gelatine in großen Mengen hat. Ich mache Wackelpudding ohne Ende. In richtig großen Mengen, sage ich dir. Als Begleiter wählt Ludwig John Murphy, der je nach Quelle 14, 15 oder 16 Jahre alt ist, den eingeborenen Harry Brown, einen Mann namens William Phillips, Alter 44, das ist ein englischer Strafgefangener. Außerdem, ich weiß nicht, wo er den auftreibt, aber den aus dem Knast holt, ich weiß es nicht. Außerdem den 19-jährigen James Calvert, den er auch irgendwie zufällig auf dem Schiff kennengelernt hat, und einen Herrn namens John Roper. John Roper war Gelatine-Koch und wurde deswegen für die Expedition angeheuert. Er macht die große und kleine Figuren aus Gelatine. Kommen wir zu dem Thema Gelatine, meinem Lieblingsthema. Der Koch kommt später noch dazu. John Roper ist 24, was der genau macht, weiß ich nicht. Für einen Kompass, einen Chronometer und einen Sextant reicht die Kohle noch. Für ein Barometer und anderes eventuell wichtiges Gerät am Ende nicht. Dass Ludwig überhaupt keine Erfahrung in Sachen Ausrüstungszusammenstellung oder Proviantplanung oder irgendwas in der Richtung hat, das ist, glaube ich, klar. Wie soll er auch planen, wenn er überhaupt nicht mal weiß, ob die vor ihm liegende Reise 5 oder 15 Monate dauern wird? Er geht jetzt mal einfach so optimistisch von maximal einem halben Jahr aus. Mhm. Der Schafzüchter, bei dem er zeitweise gewohnt hat, der sagt über Ludwig Leichhardt, er hat keinen Orientierungssinn, er ist unselbstständig und er hat keinerlei Ressourcen. Mhm. Was aber halt gut kann, ja. Labern. Ja, was er gut kann, ist labern, Leute entwickeln, umgänglich, charmant. Und das ist er solange er nicht unter Stress gerät. Dann flippt er halt einfach schon mal aus. Wie so ein okay, Podcaster also, halt. Ich habe gerade das Bedürfnis zu erforschen, ob der mit mir verwandt ist. Wow. Geh doch mal hier in deinem Stammbaum auf die Suche. Ja. Am 13. August 1844 geht es dann endlich los. Erst einmal mit dem Dampfschiff, dann zu Fuß und zu Huf. Insgesamt 13 Pferde hat die kleine Reisegruppe dabei. Und den wird jetzt auf den 1000 Seemeilen nach Brisbane dank des stürmischen Wetters erstmal amtlich schlecht. Ja, vor allem der ganze Pudding, der wackelt und so. Das ist ja mega blöd, Weil der, ja. Weil dann, also jetzt ist die Frage, ne, ist das Wackeln von dem ganzen Wackelpudding, gleicht es die Schwankungen, die durch das Meer geschehen sind, eher aus oder schaukelt sich das dann zu so einer, ja, so einer Wellenkatastrophe erst hoch? Da müssen wir jetzt mal von der Prämisse ausgehen, dass die Tiere alle auf Wackelpudding gelagert sind. Ja. Aber das ist, sollte ja selbstverständlich sein. Ja, klar. Was sie nicht haben, ist genug Wasser und Futter für die Tiere. Ja, das kann man ja im Wackelpudding dann wieder rausziehen. Also, in Brisbane angekommen sind die Tiere erstmal in einem ziemlich erbärmlichen Zustand. Und Leichhardt muss auch feststellen, dass die Menge an Ausrüstung und die Menge an Männern und Pferden, die er irgendwie hat, dass die einfach nicht zusammenpassen. Es bleibt unserem Doktor also nichts anderes übrig, als spontan weitere Expeditionsteilnehmer zu rekrutieren. Ach so, ich habe jetzt gedacht, ein paar Pferde zu essen oder ein Pferd zu einem Mensch zu ernennen, damit das Verhältnis wieder so passt. Es muss 1:3 sein. Es kommen jetzt noch der Squatter Hodgson dazu. Der Squatter? Ist ein Squatter, den habe ich ja vorhin schon erklärt, was ein Squatter ist. Das habe ich schon wieder vergessen. Was war das gleich wieder? Ein Viehzüchter. Ah, okay. Der afroamerikanische Koch Caleb, ein Orts- und Pflanzenkundiger mit Namen Wilbert. Wieso wird das extra betont? Ist das kein normaler Mensch? Was soll denn das, Jürgen? Ich finde das sehr außergewöhnlich, dass er jetzt hier einen Amerikaner auftreibt. Ah, okay. Als anderen sind in Australien. Wie kommt der nach Australien? Ja, das frag ich mal. Okay. Warum? Ich habe jetzt nicht zu jedem die Lebensgeschichte parat. Aber mal ganz kurz, hat eigentlich das komplette Commonwealth Strafgefangene nach Australien geschickt? Oder nur Großbritannien? Das ist eine sehr spannende Frage. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich aber schlichtweg nicht. Ich würde es so gerne mögen, dass wenn du immer sagst, spannende Frage, und dann aber keine Antwort hast, dass dann einfach nichts kommt, dann einfach so eingespielte Fahrstuhlmusik. Wir haben eine, und da, der Sean muss uns mehr ein. Da machen wir einen Spin-off-Podcast draus. Ey, wir machen jetzt einfach keine Bonusfolgen mehr, sondern wir beantworten einfach nur spannende Fragen, die wir unterwegs auftun. Spannend in Anführungszeichen. Ich höre den Podcast von Conan O'Brien sehr, sehr, sehr, sehr gerne. Und der hat einen seiner Werbespots, die er zwischendurch hat, ist quasi ein Associate Producer seines Podcasts oder seiner Sendung. Hat offensichtlich seinen Job jetzt unterbrochen, um ein Instagram-Format zu etablieren, wo er selber quasi Opinions on your Opinions, du kannst da quasi deine Meinung kundtun und dann wird er sich dazu positionieren. Wo ich mir immer denke, so, Alter, wen interessiert denn das? Der Typ ist halt überhaupt nicht bekannt und ich frage mich halt wirklich, ob das was, also ich meine, dieser Werbeplatz bei Conan O'Brien ist ja wirklich bares Geld wert und ich meine, das ist anscheinend ein langjähriger Film, Zeitgenosse quasi, Kompagnon, und das würde mich so interessieren, wie oft ich mir schon gedacht habe, wie die Zugriffszahlen für dieses Instagram wohlgemerkt Programm sind, also wirklich bemerkenswert. Aber ist das nicht der Traumjob von jedem, dass er einfach dafür bezahlt wird, die Meinung zu anderer Leute Meinung kundzutun? Echt? Super. Nee. Doch, voll. Also meins, ich brauche das nicht. Aber jetzt weiß ich ja, was ich dir zum 40. schenke. Meinung, die ich mit Meinung beantworten darf? Ja, auf Instagram. Ich mach's auf TikTok. Aber da musst du dazu tanzen. Ja, und wirre Schnitte machen. Und 14 sein. Da habe ich jetzt ein verstörendes Video. Nein, das erzähle ich lieber nicht. TikTok, also die, wenn es nach meiner vierjährigen Tochter gibt es zwei extrem lohnenswerte Dinge in seinem Leben. Erstens auf einem Bauernhof zu leben, zweitens jugendlich zu sein. Das ist gerade beides der ganz, ganz heiße Scheiß. Jetzt habe ich gedacht, es kommt TikTok, aber dann reden wir mal nächstes Jahr noch drüber. So weit ist er noch nicht. Er heuert jetzt auch noch einen zweiten Aboriginal an als Pferdenleser. Der heißt Charlie. Also finde ich auch gar nicht so doof eigentlich, so ein Pferdenleser, kann man vielleicht auch brauchen. Ergibt total Sinn. Ach, ernsthaft, du meinst den Namen Charlie? Charlie. Finde ich gar nicht so übel, den Namen. Ich hatte den als Spitzname. Vor allem, wenn du bedenkst, dass der zweite Aborigine im Team, dass der Brown heißt. Aber nachdem wir schon mal einen Charlie Brown hatten, schockt mich nichts mehr. Wie kommst du denn zu dem Spitznamen? Das weiß ich selber nicht. Den hat mir jemand von außen mal gegeben und den hatte ich dann auch nur in der Gruppe und ja. Der spektakulärste Spitzname, den ich jemals mitbekommen habe, ist Sandkasten. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Das ist ein Kumpel von mir. Nee, ein Kumpel von mir, der wurde Sandkasten genannt, von einem gewissen Klientel, fand ich. Meine Biologielehrerin hat mich immer Rüdiger genannt. Das ist einfach nur noch verletzt. Ja, aber das ist ja ein verwechselter Hallo, Rüdiger. Oder? Ja, aber sie war das sehr konsequent. Und das hat mich sehr aufgeregt damals. Ludwig kauft außerdem noch 4 Pferde, 16 Rinder und eine Handvoll Hunde ein. Ja, für was für Geld denn? Wahnsinn. Und ein Haus auf der Schlossallee. Die Rindviecher sollen erst als Träger dienen und später dann als Nahrungsquelle. Das finde ich jetzt auch relativ smart eigentlich. Aber das ist so ein bisschen wie so eine Waffelbox, in der dein Essen transportiert wird. Erst ist das Innere und dann das Äußere. Das Problem ist nur, dass Rindviecher jetzt so per Default nicht unbedingt an Packsäcke irgendwie gewöhnt sind. Das ist jetzt was, das finden sie jetzt dann so ein bisschen schmerzlicher raus. Also, dass sie die A erst einmal aufwendig dran gewöhnen müssen und B, dass die Ochsen dann keine 125 Kilo tragen können, wie sie es eigentlich geplant hätten, sondern nur 75. Hätten sie mal lieber Gold Rush gespielt von Sarah. Ja. Führt jetzt am Ende dazu, dass sie so für eine ganze Weile sich immer abwechseln müssen auf den Pferden. Also, dass einfach nicht alle reiten können, sondern dass sie irgendwie auch laufen müssen. Egal, es geht jetzt los. Leichhardt ist ziemlich aufgeregt, nicht zuletzt, weil er die Reise zum Carpentaria-Golf, das ist jetzt so ein bisschen das Ziel, da fängt dann die Zivilisation wieder an, dass die jetzt ja irgendwie auch zum Wettlauf mit Mitchell geworden ist. So, das macht ihn jetzt schon ein bisschen heiß auf diese ganze Nummer und er drängt, dass sie jetzt auch loskommen. Und von Brisbane aus brechen sie jetzt zum Rand der Kolonie Neu-Süd-Wales auf, wo sie dann einen Tag rasten und sich von hier aus dann ins unbekannte Landesinnere aufmachen. Das ist so ein bisschen wie gerade so eine Story, die sich in zwei, ja, so Ästen aufgabelt. Einmal bei dem Konkurrent, von dem wir gehört haben, der einfach alle Entscheidungen richtig trifft. Und bei unserem Held der Geschichte, der einfach immer die schlechte Abzweigung nimmt. Du, ich muss euch da den Zahn gleich ziehen, so arg oft würde diese Mitchell jetzt nicht mehr auftauchen, aber der ist schon, am Anfang ist er schon eine sehr wichtige Motivation, deswegen war mir der jetzt schon auch ein bisschen wichtig, aber es ist jetzt nicht so, dass die ganze Zeit parallel sich im Wettrennen befinden, aber vielleicht werden wir gleich noch eruieren, warum. Der Plan ist jetzt, sie wollen immer so ungefähr 100 bis 200 Kilometer vor der Ostküste entlang des Westhangs des Gebirges, das dort ist, nach Norden gehen. Also quasi zwischen sich und dem Meer haben sie immer noch so Gebirge und sie wollen da so an den Hängen, weil Hänge sind immer gut, ne? An Hängen regnet es in der Regel und da gibt es dann auch irgendwie Flüsse und so. Also der Plan ist auch immer, wo es geht, halt so lang wie möglich an Flüssen entlang, logischerweise. Go north, there is nothing there, go north, perhaps some air. Das habe ich eben nach Hannes im Gedächtnis, dieses Lied. Sie kommen jetzt zuerst an so die kargen Waterloo-Ebenen, dann zum Contamine-Fluss, so eine gelblich trübe Brühe mit Sandsteinen am Ufer und Wald und auch vielen Sandfliegen und Moskitos, die sie am Anfang sehr, sehr stark drangsalieren. Und das ist jetzt nur der Anfang von etwas, was Leichhardt in seinem Tagebuch später als eine Serie von Katastrophen bezeichnen wird. Ich bin ganz Ohr. Sie folgen dem Fluss eine Weile, weil der aber arg viele Wendungen macht, beschließen sie, dass sie dann doch lieber auf direktem Weg weitergehen, um nicht zu viel Zeit zu verlieren. Direkter Weg heißt mitten durchs Dickicht, voller Dornen und Stacheln und das ist eine Entscheidung, die sie sehr, sehr schnell bereuen werden. Aber denn nicht deswegen anders handeln? Nein, erstmal nicht. Denn es ist jetzt auch nicht so, als würdest du dich so ein bisschen durch den Wald zwängen. Die haben halt irgendwie noch, keine Ahnung, 40 Tiere dabei, ne? So, die ist ja auch noch mit durch den Wald zwängen müssen. Und der ganze Wackelpudding. Und jetzt reißen nicht nur die Kleider der Männer an dieser urwirtlichen Natur auf. Wir brauchen gar nicht drüber reden, dass die Kleider auch jetzt nicht perfekt gewählt sind, die sie da so irgendwie dabei haben. Aber die versauen sie sich quasi schon auf den ersten Metern, mehr oder weniger. Mein schönes Ballkleid. Es reißt auch die Haut der Tiere auf, die dann in der Folge immer öfter bocken und den Proviant abwerfen. Ja? Und auch die Ledergurte, mit denen sie das Gepäck festgeschnallt haben, die reißen, die Mehlsäcke reißen auf, was eigentlich so mit das Tragischste an der Sache ist. Und sie müssen sie anhalten, Sachen flicken, Tiere neu beladen oder sich irgendwie dann halt auch am Ende von insgesamt mehreren Wochen an Mehlvorräten verabschieden. Aber was sind denn das für höllische Dornen, dass die einen Gürtel durchschneiden? Du, in Australien ist alles ein bisschen krasser. Alles. Also sie kommen up to 11. Du musst mal die Steuererklärung machen. Quälend langsam voran. Und sie machen jetzt, also das ist auch ein Plan, den ich nicht ganz nachvollziehen kann, aber sie machen jetzt einige Pferde los, in der Hoffnung, dass die ihnen selbstständig hinterherlaufen. Tschüss, Pferde. Ja. Ja, sie laufen logischerweise weg Und Gilbert findet seins später sogar wieder, aber tot. Nee, er hat jetzt sein Gepäck vorher nicht abgeladen von diesem Pferd. Und Pferd immer so, das Pferd guckt dann immer so weg, als würde es ihn nicht mehr kennen. Jetzt ist die Flinte, die er da in der Satteltasche hatte, an mehreren Stellen beschädigt. Sein Zelt ist zerfetzt und fast all seine Hemden sind weg. Oh Gott, jetzt habe ich eine Sekunde befürchtet, dass die Flinte losgeht und auf irgendwelche Leute schießt, weil sie irgendwann ankommen. Notgedrungen drehen sie jetzt dann doch irgendwann um, sammeln ihre Pferde wieder ein und schlagen ihr Nachtlager auf. Am nächsten Tag werden sie von heftigem Regen überrascht. Dumm, dass sie darauf jetzt auch so gar nicht vorbereitet waren in dem Moment. Sie haben keine Zelte aufgestellt und alles ist innerhalb kürzester Zeit total aufgeweicht. Außerdem müssen sie feststellen, dass sie ihr Lager wohl versehentlich in einem Sumpf aufgeschlagen haben. Oh, da hat er nichts beim Papa gelernt. Oh. Frage ich mich halt auch, ey, wie kann der Sohn von einem preußischen Torfinspektor sein Lager versehentlich in einem Sumpf aufschlagen? Ey? Was ist da los? Hier ist gemütlich, wieder heim. Daheim. Es riecht so schön. Wieder heim. Ich habe die unendliche Geschichte ist mir die Tage wieder ins Gedächtnis geworden. Und wie wir alle, also scheinbar war jeder in die kindliche Kaiserin verliebt, was ich ehrlich sagen muss, dass das bei mir nicht der Fall war damals. Nee, bei mir auch nicht. Okay, dann sind wir drei die Einzigen, so was ich... Also der Vierte war in die kindliche Kaiserin verliebt, wie wir gerade festgestellt haben. Aber ich bin mir sicher, dass ihr auch das eine oder andere Tränchen vergossen habt, als das Pferd im Sumpf versinkt. Atreu. Das war echt bitter damals. Das stimmt. Was auch bitter ist, ist das Wetter in Australien. Das wechselt regelmäßig zwischen 44 Grad Celsius am Tag und fürchterlichen Gewittern mit nur wenigen Grad über Null bei Nacht. What a fun. Jetzt auch, ja. Zwischen 20 Grad und 24 Grad. Überall, wo sie langkommen, sind außerdem Spuren von Eingeborenen zu sehen. Und wir wissen ja, was die für einen Ruf haben. Spuren von Eingeborenen. Kann Spuren von Eingeborenen enthalten. Kann Spuren von Eingeborenen. Das schlägt jetzt alles so ein bisschen auf die Stimmung. Charlie, einer der Eingeborenen, ihr wisst, der Pferdenleser, der gerät immer wieder mit Gilbert aneinander. Der, ja, so, ich sag mal, rein menschlich ist der so ein bisschen schwer zu ertragen. Hä, chillt der Gilbert nicht? Der chillt nicht besonders, nee. Einmal treibt Gilbert zu mehr Eile an, was Charlie spontan mit einer Morddrohung beantwortet. Kann man ja mal machen. Sehr auch Kinski, aber kann man schon machen. Wahrscheinlich war es so, können wir ein klein bisschen schneller gehen? Ich bring dich um. Oder vielleicht genau andersrum. Wenn ihr nicht schneller geht, bringe ich euch alle um. Bei Sehr Kinski müssten sie jetzt aber eigentlich auch noch irgendwie ein Segelboot mitschleppen, oder? Oh Gott, ey. Auch gegenüber, ja, gegenüber Ludwig. Ja. Naja, gut, ich war es jetzt ein bisschen runterskaliert. Okay. Ja. Auch gegenüber Ludwig verhält sich Charlie insubordinativ. Koordinativ? Nicht insubordinativ. Du bist einer der letzten großen Intellektuellen. Ist schön, dass wir das jetzt wieder gerade gerückt haben, ja, nachdem du vorhin schon... Marcel Reichmann ins Gewehr total begeistert von dir. Das Gegenteilige überhaupt. Der Kraus, er benutzt Wörter, die seit Jahren ausgestorben sind. Ich liebe und das. Und dass ich mich dabei nur leicht versprochen habe, das kann der Philipp hoffentlich im Schnitt beheben. Wenn er will. Leichhardt beschließt dem aufmüpfigen Charlie das Frühstück vorzuenthalten, als quasi Strafe. Ja. Kein Wackelpudding für dich. Strafe, die man sich vorstellen kann. Und er beschließt auch, ihm die Ausrüstung abzunehmen und ihn nach Hause zu schicken. Oh, okay. Was vielleicht der schlimmere Teil der Strafe ist. Überlebt man das? Die Frage stellt sich nicht, weil Charlie weigert sich einfach, legt sich ans Lagerfeuer und schläft. Aber sie lassen ihn jetzt halt da einfach liegen und hauen ab. Als Charlie jetzt, ich meine, das ist der Pferdenleser, ne? Also, einen Tag später kommt er reumütig wieder angekrochen, gelobt Besserung und sie nehmen ihn dann gemeinschaftlich in die Gruppe wieder auf. Ja gut, aber was willst du denn auch sonst machen? Du überlebst doch da allein nicht. Ja, und sie brauchen halt auch eigentlich jeden. So, ist jetzt ja, aber so, das ist eher für die andere Partei gerade irgendwie der Grund, Reue zu zeigen. Na, ich glaube, dass Charlie, das ist ein Aborigine, dass der wohl am ehesten alleine klarkäme. Ja, aber ich glaube auch, dass der abschätzen kann, wenn es keine gute Idee ist, jetzt wieder allein zurückzugehen. Vielleicht auch das, ja. Zwei andere Reiseteilnehmer werden nun von Ludwig auf Wassersuche geschickt. Sie verirren sich heillos und stoßen erst nach Tagen wieder zur Gruppe. Immerhin hatten sie Erfolg. Ja, und sie haben auch Wasser gefunden, ja, also so ist es nicht. Boah, voller Erfolg, würde ich mal behaupten. Es gibt jetzt in diesem Gebiet, wo sie gerade unterwegs sind, gibt es immer wieder so kleine Bächlein. Also es ist tatsächlich gar nicht so schwer, aktuell an Wasser zu kommen. sie müssen schon immer ein bisschen suchen und es ist jetzt nicht so, dass sie an einem großen Strom irgendwie entlang wandern, aber es ist schon immer wieder von kleineren Quellen durchzogen. Und sie finden hier auch jede Menge neuartige Pflanzen und spannende Tiere. Gilbert will ein 3 Meter großes Känguru gesichtet haben. Ein anderer schleppt eine Teppichschlange an. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr diese Riesenschlange näher kennt, vor Augen habt vielleicht sogar. Sagt euch Teppichschlange was? Das ist quasi die australische Katze. Die wird von australischen Farmern oft eingefangen und in Schuppen gesteckt, damit die da die Mäuse auffrisst. Okay. Also es ist ein relativ großer Oschi. Aber die Großen sind ja meist nicht so die ganz gefährlichen. Man muss natürlich auch bedenken, dass wahrscheinlich die gemeine australische Maus auch größer ist. Ist es dann eine Python? Ich weiß nicht, ob die da mit Schlangenfamilien kenne ich mich nicht aus, aber ich glaube, dass Python, es gibt schon auch nochmal so richtige Riesen und wirklich Schlangen, das ist dann schon nochmal eine andere Kategorie, aber Teppichschlange ist, glaube ich, schon auch relativ groß. Fängt Philipp schon wieder mit Python an, der alte Programmierer. Ja. Keine Folge ohne Python. Ja, Monty Python. Ja, irgendein Python muss immer kommen, ja, ist unser neuer Running Gag. Gute. Ludwig erfreut sich außerdem, als er sein erstes Emu erblickt. Oder ist es seinen ersten Emu? Ich weiß gar nicht genau. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich mich auch gefreut habe, als ich mein erstes Emu erblickt habe. Wer gerne mal was Absurdes lesen will, lest den Wikipedia-Artikel über die Emu-Wars in Australien. Großes Kino. Das ist auch ein sehr schönes Thema, das auch in mehreren Podcasts schon behandelt wurde. Ja. Die Laufvögel erweisen sich unterwegs als ziemlich gute Nahrungsquelle. Einmal, weil die Eier ungefähr von der Größe her 12 Hühnereiern entsprechen. Aber also man dann auch, weil die 50 Kilo wiegen und da halt auch ordentlich Fleisch dran ist. Und mit dem Fett ich habe ja Verwandte in Rheinland-Pfalz und bei denen ist die größte. Das ist auch fast Australien. Wait a second. Und die größte Straußenfarm Europas ist bei denen in der Kleinstadt. Ah, im Garten. Also Gott weiß warum. Aber auf jeden Fall ist es mein Traum und das wollte ich eigentlich pre-Corona schon machen, dass ich mir ein Straußenei kaufe und dann zu unserem lokalen, also bei unserem, bei uns in der Firma den Koch frage, den Stefan, ob er nicht hier ein Straußenomelett zubereiten kann. Und wenn er sagt nein, ein paar Leute einladen, ja. Dann kommt der Dominik in die Küche und stiehlt dem Koch ein Ei. Ja. Nimmt er dann den Löffel? Ja, aber ich will nicht, dass er den Dominik in zwei bricht. Nee, aber da kämen auch viele Dominiks und Gruben in einem Grab. Nein, das wollen wir alles nicht. Also wir haben in der Nähe hier nur Alpakas, aber mit denen darf man auch spazieren gehen. Ja, das gibt es so als Management- und Führungsseminare. Ja, das haben wir schon als Team-Event auch mal gemacht, das ist sehr geil. Wir haben das als Familien-Event gemacht. Grüße an den Obelix an dieser Stelle. Gemacht. Mein Alpaka hieß Ronny. Und es gibt viele Zoos und eben auch so Alpaka-Event-Sachen, die im Moment so das Erscheinen dieser Tiere in Team-Meetings als Dienstanbieter. Ja, genau. Du kannst die Alpakas in dein Zoom-Meeting buchen, ja, genau. Das habe ich tatsächlich vorgeschlagen, es war leider zu teuer, das kostet 150 Tacken oder so. Hui. Es ist nicht billisch. Naja, also Emus. Auch das Fett von diesen Tieren kann man gut verwenden und zwar einmal zum Gewehre schmieren, aber sie benutzen es auch, um Rheuma zu behandeln. Also auch dafür ist es wohl ganz gut geeignet. Auch Kängurus werden wo immer möglich zum Essen verarbeitet. Es ist jetzt gar nicht so leicht, Kängurus zu jagen. Ist jetzt, ich weiß nicht, ob sich da jemand auskennt. Das ist ein herausfordernder Sport. Recht schnell. Die sind recht schnell. Die sind recht, auch jetzt ist es auch nicht so, dass an jeder Ecke eins rumhüpft. Ja, also die, sehr wortgewandt. Und die hauen ja auch auf die Nase, wenn es sein muss. Die Haut von den Kängurus ist aber jetzt ein prima Ersatz für die kaputten Mehlsäcke. Also selbst die Mehlsäcke, die noch halbwegs intakt waren, die gehen jetzt halt so mit der Zeit langsam aus dem Leim und jetzt füllen sie die dann so nach und nach in Känguru um. Bitte hier Witze mit Beutel und mitbringen einfügen. Und auch die Schwänze kann man gut verwenden. Da kann man nämlich das Emuöl reinfüllen. Also sie sind schon auch sehr, wie soll ich sagen, sie verwenden alles, was die Natur ihnen bietet, ja. Und wenn es Zitronen gäbe, nein. Die Eingeborenen, denen sie in jenen Tagen begegnen, die sind neugierig, aber zurückhaltend. Also sie bemerken schon, dass sie auch irgendwie beobachtet werden. Ab und zu kommt auch mal einer und sie tauschen dann sogar mit denen ab und zu mal irgendwie so Tabak gegen Honig oder sowas. Das gehört schon alles irgendwie dazu. Aber sie sind da schon, beide Seiten sind da vorsichtig. Die Vorräte werden deutlich weniger, sodass Ludwig schweren Herzens Caleb und Hodgson nach Hause schickt. Also tatsächlich stellt er fest, dass sie sich schneller durch diese ganzen Lebensmittel fressen als geplant und dass sie einfach mit so vielen Leuten da nicht klarkommen. Er schickt jetzt zwei Leute heim und er rationiert ihnen die Lebensmittel. Da habe ich noch einen Fun Fact an der Stelle. Bis hier sind ungefähr 5 Wochen der Reise vergangen. Jetzt ratet mal, wie lange die beiden frühzeitigen Heimkehrer brauchen, bis sie wieder am Ausgangspunkt sind. 3 Tage. Waren 2. 2. Wieder. Die sind einfach zu Haus, gehen auf ihr Haus nach oben und winken die noch so. Viel Spaß. Da kommt jetzt auch dazu, dass die Sache mit den Ochsen und Pferden auch einfach nicht rund läuft. Also die reißen sich nachts immer wieder los und laufen zum letzten Weideplatz zurück. Und sie müssen also, sie haben immer so Tagesroutinen, ja, so jeder hat so seinen Job und eine dieser Aufgaben ist eigentlich morgens immer erst einmal zurückwandern, Stunden und die Viecher wieder auf Spur bringen. Was es auch nicht besser macht, die Tiere werden unterwegs auch immer wieder von aggressiven Wespen und Hornissen irgendwie gestochen und aufgescheucht und auch da bocken die Viecher halt sehr gerne mal. Naja, wir sind ja jetzt hier eigentlich auf einer Forschungsreise und unser Ludwig, der forscht, ganz gewaltig sogar. Der schreibt sich alles auf. Wetter, Pflanzen, Tiere, Eingeborene, Steine. Alles Kohle, Scheiße. Kohlefunde. Alles doof. Tödlich, tödlich, tödlich, noch tödlicher. Er verbringt sau viel Zeit in irgendwelchen Gebüschen und tief über seine Notizbücher gebeugt. Er sammelt auch wahnsinnig viele Proben. Ebenso wie Gilbert, der sowas wie der stellvertretende Expeditionsleiter geworden ist. Und der Gilbert hat sehr großes Geschick beim Einsammeln, Beschriften und Katalogisieren von Funden. Leichhardt, nicht so. Unser Dr. Ludwig entwickelt ziemlichen Neid. Und wann immer der andere was Interessantes findet, rauscht er herbei, ja, und erhebt Besitzansprüche. Ja, also quasi der klassische Dips. Nur, dass er nicht zuerst da war. Nur, dass er nicht zuerst da war. Okay. Gilbert hat eine ziemlich privilegierte Stellung, ja, als hier Stellvertreter quasi. Aber Ludwig macht ihm schon auch ganz, ganz klar, dass sie haben ursprünglich ausgemacht, ja, dass sie alles, was sie finden, brüderlich teilen und Veröffentlichungen dann halt so 50-50 den Ruhm ernten. Und er macht ihm jetzt aber schon auch unumstößlich klar, dass er nicht gedenkt, diese Vereinbarung einzuhalten. Also es gibt jetzt immer mehr Streit zwischen den beiden um Echsen, um Pflanzen, um irgendwelche spannenden Fundsachen. Das ist jetzt so an der Tagesordnung, möchte ich mal sagen. Obwohl der Proviant schon stark zusammengeschmolzen ist, werden die Kisten nicht weniger, weil Ludwig außer Notizen natürlich auch Proben noch und nöcher zusammenträgt. Gegen Ende des Jahres haben sie schon die Hälfte der Vorräte verbraucht und sind erst bei einem Sechstel des Wegs angekommen. Oh Gott, oh Gott. Wissen wir, wie weit der andere inzwischen ist? Nein, nein. Okay. Wie gesagt, das von dem anderen werden wir gar nicht mehr so arg viel erfahren. Flott ist was anders. Auch Ludwigs Verdauung. Sein Magen bekommt nämlich dieser ganze Trip nur so mittelmäßig und ja, wenig Essen, schlechte Wasserqualität, das alles fordert halt irgendwie seinen Tribut. Im November 1844 beginnt so langsam der Sommer in Down Under. Und was das für die Reisegruppe bedeutet, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Sie wandern in brutal beschwerlichen Tagesetappen durch immer trockener werdende Bachbetten. Und jetzt gerade laufen sie durch eins, das taufen sie Dawson's Creek, finde ich auch sehr schön, nach einem ihrer Geldgeber benannt. Und sie finden schon immer noch sporadisch so Wasserlöcher, nein. Sie finden sporadisch immer noch so Wasserlöcher, wo ein paar Fische auch drin sind und so. Also sie können sich noch versorgen, aber es ist schon jetzt brutal heiß und es wird einfach auch alles trockener. Eine nahe Gebirgskette erhält den Namen Gilbertberge. Und das ist eh so eine der wichtigsten Amtshandlungen, wo immer sie langkommen, ist alles zu benennen. Also hier finden sie ein Stückchen Erde, das sie Browns Lagune nennen, dort hinten ein Hügel, der heißt Expeditionsgebirge, der nächste Creek ist der Comet Creek und dann folgt der Leichhardt District und dann gibt es noch den Lord Tafelberg und Fletchers Nadel und Philipsberge und alles mögliche. Also aber wo immer sie hinkommen. Aber sie streiten noch nicht so sehr, dass sie das andere jeweils so und so ist doof Creek nennen. Nee, so weit sind sie noch nicht, aber sie haben auch ja, viele Geldgeber, die jetzt hier irgendwie geehrt werden dadurch und aber viel nach sich oder viel nach irgendwie, was sie gerade essen und also nach allem möglichen Puddingberg. Zeug benannt. Ja. Welche geologische oder geografische Sache hättet ihr gerne nach euch benannt? So ein Berg, ein Hügel, ein Tal, eine Schlucht? Da muss ich kurz drüber nachdenken. Eine Bucht? Eine Bucht ist schon ziemlich geil. Danke. Ja, sowas lagunenmäßig, ne? So flaches Wasser, ja. Viel Sonne. Was ist die Definition einer Lagune? Ich hätte gern schon ein, also nicht Hochgebirge, aber was, es ist schon was Alpines, was mit alpinem Charakter, dass man auch beklettern kann. Vielleicht einfach eine Klettergegend. Mhm. Eine schöne Klettergegend mit Blick aufs Meer. Cool. Und du, Philipp? Boah, schwer. Fällt mir selber gerade nicht so sehr ein. Vielleicht eine Quelle? Aber sonst? Eine Quelle. Ja. Oh, das ist natürlich zutiefst philosophisch. Ja, auch keine Ahnung. Wir haben ja hier zumindest schon mal einen Philippsberg. Das ist ja schon mal Anfang. Also, sie wandern jetzt von geografischer Entdeckung zu geografischer Entdeckung und dann weiter zu langweiligem Ödland und querbeet von Flussbett zu Flussbett, über Steppen, durch Sümpfe, über fruchtbare Ebenen und dann halt auch über viele weniger fruchtbare Abschnitte. Eines Tages kommt jetzt Charlie, ihr wisst schon, der Aborigine, der mal fast abgehauen wäre. Eines Tages kommt er jetzt von einer Erkundung zurückgerannt und berichtet von dem Überfall durch Eingeborene, bei dem auch ein Pferd durch einen Speer tödlich verletzt worden ist. Jetzt springen alle auf und greifen zu den Gewehren und rennen dahin und können jetzt tatsächlich auch das tote Pferd entdecken, aber sonst eigentlich ist nichts. Also sie können nichts weiter vorfinden. Gilbert hält in seinen Aufzeichnungen fest, dass er glaubt, also das ist jetzt nur so quasi, also solche Dinge passieren jetzt immer öfter, ja. Und Gilbert hält in seinen Aufzeichnungen fest, dass er glaubt, Ludwig würde insgesamt die Gefahren von dieser ganzen Reise noch nicht vollständig realisieren. Also einerseits natürlich die feindliche Natur, aber ganz stark meint er damit natürlich auch die Situation mit den Eingeborenen, die immer eigentlich in der Nähe sind. Sie werden oft beobachtet, sie kommen jetzt immer wieder auch mal, treffen sie so feindselig aufeinander, aber unsere Gruppe geht eigentlich dann noch mit einer gewissen Leichtigkeit an dieses Thema ran. 3. August, die Tage werden immer härter. Ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. Jetzt hat er die Situation mit dem toten Pferd einfach umgekehrt und mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. Oh Gott. Der war aber schon... Wow. Da war Mühe dahinter. Das ist ein gecrafteter Gag. Das war nicht einfach hingerotzt. Also Respekt, Philipp, Respekt. Oh Gott. Die Gegend. Frag mich, weil ich den Jürgen irgendwann kaputt gespielt habe. Der mutet sich, glaube ich, jetzt nichts. Da brauchst du noch ein bisschen, aber ich sehe das schon auch irgendwann kommen. Sehr gut. Die Gegend wird wieder karger. Das bedeutet, dass sie jetzt wieder mehr Zeit für Suche, vor allem nach Weidestellen und Wasser brauchen. Und sie müssen auch immer mal wieder Berge überwinden, wo sie manchmal auch Tage und Wochen lang ohne Nachschub an Frischwasser sind. Es gehen ihnen auch immer wieder Expeditionsteilnehmer verloren, die dann oft erst nach Tagen völlig ausgedörrt und geschwächt irgendwie zur Gruppe zurückfinden. An einem Tag im Dezember geht Roper sogar gleich zweimal verloren. Er schiebt die Schulter für sein Pferd in die Schuhe. An Weihnachten gibt es so... Ja, bitte? Nicht. Ja. An Weihnachten gibt es zur Feier des Tages Reste eines kürzlich geschlachteten Ochsen, außerdem gedünsteten Kakadu, Pudding und frische Orangen. Ja, endlich mal ein Pudding. Das ist auch so ein Wort, was ich jetzt dringendst meinem Kind sagen muss, weil das kennt sie nämlich noch nicht und sie wird begeistert sein, dass etwas Kaka heißt. Ich kann sehr empfehlen für allen, die gerade Kinder haben, weil ich meinem, ich habe es ja schon öfter erzählt, aber dass ich da so Märchen vorlese. Jetzt bin ich nur mit dem Buch durch. Das Buch heißt Janosch liest Grimms Märchen. Und jetzt habe ich neu angefangen, das Buch Good Night Story for Rebel Girls. Also ist jetzt für einen Jungen und ein Mädchen, was ich da vorlese. Aber das sind echt ganz kurze Geschichten, immer nur eine Seite lang, über bekannte Frauen aus der Geschichte, die teilweise noch leben, teilweise schon verstorben sind, die einfach auch in großen Teilen ganz tolle Vorbilder sind. Und es ist auch echt schön geschrieben und ganz toll illustriert und gibt es jetzt inzwischen auch auf Deutsch. Tolles Buch. Mhm. Das klingt wirklich gut. Ja. Hat mit dem Kakadu nichts zu tun. Okay. Nein, aber den Kindern was vorzulesen und was zu sagen. Jetzt von meiner Seite hier noch den Titicacasee einzuwerfen, ist jetzt auch schon albern, nachdem Philipp jetzt so wieder so lang, aber egal. Kurz nach dem Festmahl entdecken sie jetzt ein Eingeborenenlager. Das heißt erneut Vorsicht. Vor allem heißt es aber, dass die Aboriginals in diesem Lager bei den Weißen in der Regel eigentlich erstmal die Flucht antreten. Also sie sind jetzt schon in der Gegend, wo das nicht mehr so oft vorkommt, ja, dass da mal einer durchkommt. Manche haben davon sicherlich noch nie einen Weißen gesehen. Und oft stößen sie jetzt also auf Lager, die ganz frisch, ganz hastig verlassen wurden. Und oft finden sie dann da halt alles, was die da fallen lassen, ja, irgendwie Essen, sie finden Eier, sie finden gebratene Knollen. Und sie nehmen sich jetzt da schon vor, das alles unberührt zu lassen, um jetzt nicht auch noch extra Streit zu provozieren. Vielleicht auch, weil Opossum und Leguan, was da halt öfter mal dann auf dem Speiseplan steht, nicht unbedingt jedermanns Geschmack ist. Aber manchmal können sie sich nicht verkneifen, sich dann doch irgendwie zu bedienen. Ja, also da gibt es dann irgendwie Honigwasser oder so und da können sie sich dann doch nicht verkneifen, als weißes, privilegiertes Arschloch einfach halt mal was mitzunehmen. Und zum Tausch legen sie dafür dann immer Messingknöpfe oder irgend so ein Mumpitz quasi als Tauschhandel zurück. Cool. Cool. Sehr cool. Cool, cool, cool. Mhm. In der Nähe von einem Lager finden sie dann auch Bohnen, die sich hervorragend eignen, um daraus Kaffee zu machen. Und sie stellen fest, wenn sie die in die Erde legen, wächst über Nacht eine riesige Staude. An der klettern sie empor, treffen dort einen Riesen, finden dort eine große Menge Gold und ein Huhn, das goldene Eier legt. Jetzt hatte ich hier so eine schöne Zweisatzfolge, die einmal mit hervorragendem Kaffee und dann mit hervorragendem Durchfall weitergeht, aber das ist jetzt funktioniert einfach. Es ist vorbei, es ist einfach jetzt, vorbei. Ja, der Moment ist einfach jetzt. Nee. Aber man muss mal ehrlich sagen, dass der Magen-Darm-Bereich schon des Öfteren ins heute Thema war und vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, wenn jetzt nicht nochmal betont wird, dass der Arme mal ein weiteres Mal durchgespürt wird. Ja, oder vielleicht muss man auch einfach hier den Zuhörenden so viel Vertrauen gegenbringen, dass die in der Lage sind, jetzt die Geschichte zwischen die finden da oben dieses riesige goldene, das riesige Huhn, das goldene Eier legt und dann wieder mit dem Kaffeedurchfall, dass sie da die Lücke im Kopf einfach schließen können. Ich meine, ist ja eigentlich logisch, was da noch passieren muss. Selbstverständlich. Das sollte okay. Klar sein. Okay. Also Dominik meint, Dominik, der gerade noch sich diebisch freut, seiner Tochter Kaka-Worte beizubringen, der sagt, ich soll nicht so viel über Kaka reden. Verstanden. Also, ihnen fliegen jetzt auch immer mal wieder Speere hinterher, das ist, glaube ich, auch klar, ne? Also wenn man den Leuten den Honig klaut, dann muss man einfach sich auf sowas auch mal einstellen. Das Vorankommen der Expedition ist zäh. Und das ist höflich ausgedrückt. Alle sind ziemlich matt und zermürbt und eigentlich ist nur noch Ludwig voll bei der Sache. Oftmals, wenn seine Gruppe rastet, dann reitet er schon mal voraus, um alleine den nächsten Streckenabschnitt zu erkunden. Und so kommt es dann im Januar 1845, dass er und Brown bei einer solchen Gelegenheit dann auch verloren gehen. Sie haben kaum Vorräte dabei, sie scheitern bei dem Versuch, ein Feuer zu entfachen. Es fängt dann an zu regnen und das auch wirklich tagelang. Das Highlight, sie teilen sich eine gefangene Taube und Ludwig schluckt das Tier hastig mitsamt Knochen und Füßen roh hinunter. Erst nach 4,5 Tagen werden sie von Charlie aufgespürt und zurück zur Gruppe gebracht. Bis die beiden sich davon erholt haben, kann die ganze Gruppe nur noch langsam weiterziehen. Also das ist schon, das stand jetzt schon mal so spitz auf Knopf, glaube ich. Ja. So ein Taubenichts. So ein Taubenichts. Wir sind jetzt im Februar 1845. Brown und Ludwig geraten jetzt auch noch immer öfter aneinander. Also der andere Aborigine. Ein Streit um Honig eskaliert so weit, dass Leichhardt seinen Compadre vom Frühstück ausschließt. Das kennen wir ja schon. Und ihm auch noch verbietet, an diesem Tag auf dem Pferd zu reiten. Was ich auch so ne. Das ist auch so eine geile Strafe. Und er muss auf die stille Treppe. Ich wollte gerade sagen, wenn sie eine Treppe hätten, würde er ihn wahrscheinlich auf die Treppe setzen. Aber die Maßnahmen, ja, geben ihm recht. Am Ende des Tages entschuldigt sich Brown bei Ludwig. Mhm. Ein paar Tage später geht Ludwig schon wieder verloren. Diesmal zusammen mit Calvert. Als sie über Nacht auf Erkundungstour gehen, laufen ihnen dann auch noch die Pferde davon. Und während jetzt Calvert 4 Stunden lang nach den Tieren sucht, widmet sich Ludwig, ich darf nicht sagen, wenn es wieder um Durchfall geht, ne? Doch. Okay. Mach doch eine Metapher. Ich hab keine Metapher. Ich habe nur hier stehen, während Calvert 4 Stunden lang nach den Tieren sucht, widmet sich Ludwig voll und ganz seinem Durchfall. Oh, okay, das ist relativ plump, aber gut, danke. Gerne. Als sie nach Tagen endlich zurück zur Gruppe finden, beschwert sich Ludwig, dass niemand nach ihm gesucht hat. Die kollektive Antwort ist, sie sind beim letzten Mal sehr dafür gerügt worden, dass sie angenommen haben, dass Ludwig in Gefahr sein könnte. Also haben sie sich dieses Mal das Suchen komplett gespart. Also, eine schönere Antwort wäre noch gewesen, du warst weg? Och, jetzt wo du es sagst. Nach insgesamt 5 Monaten waren 9 von 10 Expeditionsteilnehmern bereits mindestens einmal verloren gegangen. Und ich stelle mir gerade vor, wie das ist, wenn die gleichzeitig verloren gehen und nur noch einer nicht verloren ist. Aber wer ist denn überhaupt doch verloren? Nein, ich glaube nicht gleichzeitig. Aber das, ich finde die Idee sehr schön. Das heißt, ist verloren einfach das, Normal, das neue Normal? Ja, also ich bin richtig. Ich auch. Ja. Im Februar schafft Ludwig zum ersten Mal eine halbwegs zuverlässige Positionsbestimmung. Was ist auch sehr bemerkenswert. Wir sind an Land. Nach zig Monaten Reise. Ja, nein. Das Ergebnis ist nämlich, sie sind 100 Meilen von der Küste entfernt. Achso, nee, sorry, jetzt habe ich einen Gag verraten. Das mit der Positionsbestimmung nicht an Land kommt später. Sie ist tatsächlich dieses Mal zuverlässig. Sie sind 100 Meilen von der Küste entfernt und damit 240 Meilen weiter östlich, als sie eigentlich sein wollten. Gilbert macht sich außerdem zunehmend Sorgen um den schwindenden Proviant. Je weiter die Gruppe vorankommt, desto störrischer werden die beiden Eingeborenen in der Gruppe. Die machen immer öfter ihr eigenes Ding, entfernen sich heimlich vom Rest, sie leisten insgesamt nicht besonders gut Folge. Und nachdem Charlie eines Morgens mehrere Stunden nach den Pferden gesucht hat, beschwert sich Ludwig, als er zurückkommt, dass er dafür so lange gebraucht hat. Mhm. Die Antwort von Charlie ist lapidar ganz einfach, fuck off. Und ganz so krass wird es nicht, aber Ludwig stellt ihn daraufhin nochmal zur Rede und droht ihm halt Prügel an. Und jetzt lässt sich der Charlie nicht zweimal sagen und landet sofort nicht einen, nicht zwei, sondern 3 kraftvolle Schläge ins Gesicht von Ludwig. Dessen Konter ins Leere fliegen und dann kommen auch schon Leute dazwischen. Aber er hat jetzt mal ordentlich Treffer kassiert und hat jetzt auch in der Folge 2 lockere Zähne. Also ja, es wird zunehmend bösartiger zwischen den beiden. Es heizt sich ein bisschen auf. Irgendwie hat bei uns Australien nicht so den besten Ruf in Sachen angenehme Reisen, oder? Nee. So kostenlos hinfliegen, sagen, ja. Mit einem Faltboot hinfahren, einmal höllisch durchfliegen und abstürzen, also. Aber ich finde schon auch schön, wie man das immer wieder auf unterschiedliche Art schlimm wahrnehmen kann. Ja. So dieses. Immer anders, aber immer schlimm. Ihr Ach-Podcast. Ludwig ist jetzt stinksauer wegen der Zähne und der Sache mit den Fäusten und so und schließt Charlie erneut von der Gruppe aus. Und Brown zeigt sich jetzt solidarisch und geht quasi schließlich Charlie an. Also stellt sich mit Charlie gegen Ludwig. Die werden jetzt beide quasi weggeschickt und jetzt gibt es halt keine Eingeborenen mehr in der Gruppe. Mm-hmm. Sounds like a good plan. Zum Thema Good Plan habe ich hier noch einen Satz stehen. Am nächsten Tag isst Ludwig so viel Fettsuppe, dass er krank wird. Fettsuppe? Gute alte Fettsuppe. Also ich, keine Ahnung, er macht mit dieser Information, was er wollte, aber ich finde, ich sollte das wissen. Ja, aber guck mal, so Metzelsuppe oder sowas ist ja auch nicht viel weit davon entfernt wahrscheinlich. Ja, aber dass er das irgendwie, naja, ich meine, die werden halt alles irgendwie verwertet haben. Genau. Und dann kann man auch mal Fettsuppe, aber das ist jetzt normalerweise nicht so das Essen, was du normalerweise mit so einem Trip assoziieren würdest. Naja, das ist so das, was sie sich halt in auf die Gewehre und auf die Gelenke geschmiert haben und jetzt merken sie halt, dass die Vorräte knapp werden, so, ne, und jetzt essen sie es halt lieber. So, Ach, loha. Also die beiden Aborigines. Fühlt sich gerade im Schatten jetzt auch nicht gerade das, was ich essen wollen würde, so. Die beiden Aborigines zeigen sich wenige Tage später so reumütig und anders als Leichhardt dem Verhungern nah, dass sie jetzt wieder angekrochen kommen, sich wieder entschuldigen, ja, wieder kleinlaut sind und die ganze Gruppe eigentlich jetzt auch Leichhardt dazu drängt, dass er sie doch wieder aufnimmt. Und dann sind sie auch wieder vollständig. Sie sind jetzt 6 Monate unterwegs und haben die Hälfte der Strecke zurückgelegt. Mhm. Hast du von der Planung so grob? Fast, ja. 6 Monate war mal angepeilt. Also für die ganze Strecke, aber Details. Ludwigs muss immer mal wieder das Heft aus der Hand geben und das Kommando auf Gilbert übertragen. Ich darf nicht sagen, warum, aber es sind auch mal Rückenschmerzen dabei. Also es ist nicht immer nur das eine. Es gibt auch noch andere Anfälligkeiten, mit denen er zu kämpfen hat. Kommando Bimbele. Was? What? Kennst du nicht das Spiel Kommando Bimbele? Ja, ja, doch, aber in dem Zusammenhang habe ich jetzt auch nicht geblieben. Ja, da gibt man weil er halt lauter komische Kommandos langsam gibt. Ach so. Im März geht ihnen auf der Jagd die letzte und einzige doppelläufige Flinte zu Bruch. Und ungefähr zeitgleich gehen auch noch die letzten Vorräte an Tabak und Salz zur Neige. Einen schwindenden Rest Zucker spart sich Ludwig für die Festivitäten zum Jahrestag der Schlacht von Waterloo auf die er sich aus irgendeinem kuriosen Grund tierisch freut. Er redet wochenlang davon und allen anderen könnte das egaler nicht sein. Also ich kann es auch nicht nachvollziehen, ich verstehe es nicht. Aber auch hier, ich finde, ich sollte das wissen. Ja, aber vielleicht ist es halt für ihn so ein Ding, wie man früher zum Beispiel Namenstag gefeiert hat und den Geburtstag fast nicht. Also zumindest in manchen Regionen. Und das halt heute kaum noch üblich ist. Also vielleicht war das so ein Ding für ihn, so eine regionale Sache, die sie von zu Hause mitbekommen hat, dass das unheimlich wichtig ist. Aber was soll denn ein preußischer Dorfinspektor, ein preußischer Dorfinspektor, was hat der denn mit Waterloo zu schaffen? So, das irgendwie, ja, da vielleicht war er einfach ABBA-Fan. Da fehlt mir die Fantasie. Aber er war doch Fan. Ludwig findet immer wieder neue Gesteinsformen, neue Pflanzen, sogar versteinerte Muscheln und Korallen. Und eine von diesen Korallen wird sogar später nach ihm benannt. Gerade als wir dachten, es könnte nicht spannender werden. Ja, ja. Und er findet auch eine 4 Meter lange Teppichschlange. Hui. Die hat man ja schon. Was ich wahnsinnig spannend finde, ist, dass in den ganzen Notizen und Expeditionsunterlagen und Tagebüchern und es ist eigentlich nie die Rede von irgendeinem Zwischenfall mit Giftschlangen oder mit Giftspinnen oder so. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Also, dass die sich so lange durch ein so lebensfeindliches Gelände schlagen können. Aber sind die denn in komplett Australien ein Ding oder nur in gewissen Regionen? Wahrscheinlich ist es schon immer mal so, hat so jedes kleine Tierchen seine Region, aber ich meine, sie queren da ja schon auch durch viele unterschiedliche Landstriche und Biome. Mhm. Biome? Das Wort habe ich in Minecraft gelernt. Okay. Aber das heißt auch in der echten Welt so. Nach einer längeren Dürrestrecke wird der Marsch wieder etwas feuchter, aber auch anstrengender. Das Gelände bergig. Geht's immer noch um Durchfall? Du darfst wohl. Das hat jetzt irgendwie. Kannst du mal vorlesen? Das hat nein. Passt einfach nein. Durchfall im Hintergrund. Nein, ich möchte nicht. Die Gruppe hangelt sich von Flussarm zu Flussarm. Auch das hat nichts mit Durchfall zu tun. Einmal mehr gehen Ludwig und Charlie bei einer Erkundung verloren. Dieses Mal für 4 Tage. 2 davon verbringen sie komplett ohne Wasser. Dann werden sie im Bälleparadies von ihren Eltern wieder abgeholt. Als der Papa ist tot, Philipp. Ich finde es sehr geschmacklos, dass du Witze über den machst. Nein, ich finde es, der war tatsächlich, abgeschmunzelt, innerlich. Will ich aber nie zugeben. Als Ludwig zurückkommt, ist er nicht nur erschöpft, sondern auch komplett verwirrt. Er scheint nichts von dem zu verstehen, was irgendjemand zu ihm sagt. Also ich nehme an, dass der Unterschied zu seinem Normalzustand gar nicht so groß ist am Ende des Tages. Aber die 2 Tage ohne Wasser sind ihm nicht sehr gut bekommen. Der ist fieberig und redet wirr. Ach, das ist bei dem immer so. Ein Pferd bricht sich in dem unwegsamen Gelände den Schenkel und wird zu einer reichhaltigen Mahlzeit verarbeitet. Bei allen anderen Tieren treten aber auch immer deutlichere Ermüdungserscheinungen auf. Im Mai verkranken sich die beiden Aborigines um die Wegführung so stark, dass sie schwören, nie mehr ein Wort miteinander zu wechseln. Also vorher verbrüdern sie sich noch und jetzt kracht es auch unter den beiden. Ludwig ist davon komplett begeistert. Ja, er feiert es total, dass die beiden sich jetzt quasi anstrengen, um sich gegenseitig in Sachen Folgsamkeit ihm gegenüber zu übertrumpfen. So. Auch mega gute Idee. Du hast jemanden, der vor Ort Flora und Fauna kennt und die Gefahren kennt und jetzt eigentlich so ja auch ein Stück weit als so Gefahrenindikator und Warner dienen sollte. Und den möglichst gefügig und dir hörig zu halten, ist halt auch einfach mal die mega beste Idee. Hunger ist ein ständiger Begleiter. Ludwig kocht und isst einen wilden Hund, den einer von ihren Jagdhunden totgebissen hat. Und also es ist ein ziemlich widerlich riechendes Tier und keiner sonst mag probieren. Also endet es damit, dass er fast den ganzen Hund alleine isst. Wie groß ist der Hund? Ich stelle mir vor, er ist nicht so groß. Hund ist relativ. Hund ist relativ. Immerhin gibt er hinterher zu, nicht zu empfehlen. Mhm. Das finde ich groß von ihm. Im Juni nimmt die Verzweiflung in der Gruppe langsam, aber deutlich zu. Sie hätten schon vor Monaten am Ziel ankommen sollen. Sie haben kaum mehr Vorräte. Ludwig ist nicht der Anführer, den es für solche Zeiten bräuchte. Er zieht sich mehr und mehr zurück. Er hört sogar auf, wissenschaftliche Untersuchungen zu machen und Proben zu sammeln. Also auch er ist jetzt langsam, er geht auf dem Zahnfleisch. In sein Tagebuch, das er sonst eigentlich sehr rege geführt hat, schreibt er nur mehr noch auf, was irgendwie andere unterwegs gesagt haben. Also er kann schon auch kaum mehr eigene klare Gedanken fassen. Und der Florian hat zum Peter gesagt, dass die Jennifer auf ihn steht. Aber das stimmt gar nicht. Der hat es ihm bloß so gesagt. Und liebes Tagebuch, was soll ich dir noch sagen? Das klingt, als hättest du da Erfahrung. Nein! Ich habe tatsächlich nie ordentlich Tagebuch geführt. Ich habe maximal so eine Woche oder zwei durchgehalten und habe festgestellt, das ist irgendwie einfach nicht meins. Meins auch nicht und ich ärgere mich deswegen. Das hätte ich gerne, hätte ich mal, also nicht, dass mein Leben spannend wäre, aber das ist eine, glaube ich, eine wahnsinnig gute Schreibübung. Ja, das stimmt eigentlich. Dafür und auch so ein bisschen, um so das eigene Mindset von früher nochmal zu reflektieren. Wobei das wahrscheinlich eher so ein, aber ja, überhebt. Ja. Erschreckt es dich nicht zu, also wie viel besser du sein könntest, das wäre doch unfair allen anderen gegenüber. Also möchtest du nicht einfach dankbar sein, dass du so gut bist, wie du schon bist? Ja, aber es sind nur die anderen, also, das interessiert mich doch nicht. Aber es geht mir tatsächlich nur um mich. Es geht mir an der Stelle nur um mich. Ende Juni, und jetzt bin ich sehr, sehr traurig, dass ich euch den Gag schon verraten habe. Ende Juni bestimmt Ludwig die Position. Kommandant von Gilbert. Das Ergebnis war alles außer gut für uns. Der bestimmte Breitengrad platziert uns 20 oder 30 Meilen aufs Meer hinaus. Oh Gott. Gilbert vermutet jetzt, dass auch alle bisherigen bestimmten, also alle vorher bestimmten Positionen und Kartografierungen, die sie ja vorher akribisch irgendwie festgehalten haben, dass die irgendwie alle falsch sind. Und die laufen einfach seit einem halben Jahr einfach nur in so einem Waldstück vor Sydney rum. Und wenn man bedenkt, dass das ja so ein Kern dieser Expedition ist ja einen Landweg zu finden, ja? eine Verbindung, die sich vielleicht dadurch auszeichnet, dass sie möglichst kurz sein könnte oder sollte. Das ist einfach. Und dann zeichnest du so den Weg mit und musst irgendwann, naja, kurz vor Ziel feststellen, ja, scheiße, ist eigentlich vollkommen unbrauchbar. Ist schon geil. Ja, es ist nicht vollkommen unbrauchbar, so ist es jetzt auch nicht, aber also sie zweifeln an dem, was sie bisher getan haben. Im Juli überqueren sie jetzt ein Bergmassiv und das müssen unvorstellbare Anstrengungen sein. Auf der anderen Seite finden sie Krokodilspuren, Tiere, die in diesen Breiten schon mal 8 Meter lang werden können. Und, acht? Ja. Das sind ja fast 10. In Zahlen 8. Hui. In Mars sind es ja 16. Was? Das sind ja 16 Reichsmeter. Sie beschließen, um Wasserlöcher fürs erste große Bögen zu machen. Aber es sind nicht so sehr die Krokodile, vor denen sie sich hier in Acht nehmen müssen. Eines Nachts sind Charlie und Brown unterwegs und berichten später von gefährlich herumschleichenden Eingeborenen im Busch. Die anderen nehmen jetzt ihre Gewehre und feuern einfach so ein bisschen in die Luft, um diesen Eingeborenen Angst zu machen und die zu vertreiben und legen sich dann schlafen und das ist dann auch für diese Nacht gut. Aber das ist nur noch ein kalibriger, richtig? Ja, ja, also die große doppelläufige Jagdflinte, die haben sie schon irgendwie verloren. Okay. Jetzt in der folgenden Nacht kommen diese vertriebenen Eingeborenen aber wieder und sie greifen mit ihren Speeren an. Leichhardt, der immer unter freiem Himmel schläft, entgeht den gefährlichen Wurfgeschossen, denn das Speerfeuer konzentriert sich hauptsächlich auf die Zelte. Und da kämpft sich jetzt so ein bewaffneter Murphy hervor, der auch wieder mit dem Gewehr versucht, die Angreifer in die Flucht zu schlagen. Das gelingt ihm, allerdings kommen die vorher auch nochmal näher und prügeln auch nochmal mit Stöcken und Knüppeln auf die Expeditionsteilnehmer ein. Also sie schaffen es dann jetzt so nach ein bisschen Hickhack, diese Eingeborenen zu vertreiben mit ihren Gewehren, stellen dann aber fest, dass einer der Speere, also die Speere hatten fast alle eigentlich Widerhaken vorne dran, was schon mal ziemlich fies ist. Und sie waren auch noch vergiftet, teilweise zumindest. Und einer davon hat jetzt Gilbert so am Hals getroffen, dass er sich davon nicht mehr erholen wird. Auch Calvert weist mehrere Verletzungen auf durch den Speer. Und auch Roper hat einen Speer mit Widerhaken genau zwischen den Beinen stecken. Bei Calvert muss Ludwig den Speer schlussendlich einmal komplett durch den Arm schieben, damit sie ihn überhaupt hinausbekommen. Ja. Autsch. Also da dreht sich's mir so ein bisschen um, wenn ich mir das vorstelle. Den Fremdkörper in Ropers Schritt schneidet Ludwig mit einem Messer heraus. Oh Gott, da dreht sich das Spiel gerade um. Und von den Prügeln auf den Kopf hat Roper außerdem noch ein Auge verloren. Wow. Okay. Ja, wo ist es denn? Da liegt es ja. Spätestens jetzt sollte man sich fragen, ob es das ganze Theater wert war. Aber jetzt ist zum Umdrehen irgendwie auch ein blöder Zeitpunkt. So, jetzt lohnt sich auch nicht mehr. Der nun tote Gilbert hat nach dem Zwischenfall in der ersten Nacht hat er gemutmaßt, dass Charlie und Brown die Eingeborenen aufgescheucht haben. Also, dass die nicht einfach so angegriffen haben, sondern dass die aufgescheucht haben. Und er vermutet, dass sie sich an einer eingeborenen Frau vergriffen haben. Mhm. Stellt sich raus, totaler Humbug. Es war nicht eine, sondern es waren drei. Und ein alter Mann. Wow, alter Schwede. Die beiden. Ein alter Mann. Die beiden Aborigines gestehen, er hat sich vermutet, dass sie halt, dass es bei den Frauen vielleicht eher was Sexuelles war und dass der Mann womöglich dazwischen gegangen ist oder ich weiß nicht, ein Zeuge war, okay. Keine Ahnung. Also, das ist jetzt meine, Theorie, ja. Ich finde deine genauso, okay. Also, die ist gleichwertig zu betrachten, sagen. Die beiden Aborigines gestehen später, dass es eben, also wie es halt tatsächlich war, so, dass Gilbert hier richtig vermutet hat. Aber Ludwig wird sein Leben lang die Lüge verbreiten, dass die Expedition grundlos angegriffen worden sei. Also er wird das hinterher nicht zugeben öffentlich. Gilbert wird am nächsten Tag recht unfeierlich bestattet. So schnell die beiden Verletzten können, zieht die Gruppe danach weiter. Man möchte meinen fluchtartig. Aber die Etappen sind jetzt kürzer. Die schaffen jetzt einfach nicht mehr so viel Weg bei so einem anstrengenden Marsch, so wie sie gerade halt in ihrer körperlichen Verfassung können sie einfach nicht den ganzen Tag durchmarschieren. Auch drückt das Fehlen des zweiten Expeditionsführers auf die Stimmung. Im September sind ihre Teevorräte erschöpft. Oh no. Das Schlimmste, was einem passieren kann. Sie haben außerdem nur noch 5 Ochsen und Ausrüstung wie Kleidung gehen mittlerweile ziemlich aus dem Leim. Fleisch wird nur mehr ungewürzt gegessen, dafür aber 3-mal am Tag. Also sie essen eigentlich fast nur Fleisch. Und ist immer noch wild schießen oder? Teilweise, aber sie müssen jetzt auch einfach dann schon in relativ kurzen Abständen auch Tiere schlachten, weil die einfach nicht mehr können. Also ein weiterer Ochse wird jetzt aufgrund von Erschöpfung geschlachtet und die verbleibenden Tiere können jetzt auch die Packlast nicht mehr tragen. Erst recht nicht, als dann auch noch 4 Pferde bei Flussüberquerungen ertrinken. Ja, also ihr müsst euch ja vorstellen, sie haben jetzt ja nicht nur, Vorräte sind jetzt kein Problem mehr, so die irgendwie rumzutragen. Nee, tatsächlich, wenn die so einen Ochsen schlachten, dann müssen sie erstmal irgendwie so zwei Tage kampieren und trocknen dann quasi das ganze Tier, also alles, was dann irgendwie an Fleisch ist. Und dann können sie es quasi, dann haben sie wieder für ein paar Tage Proviant, den sie dann halt auch mitnehmen können, den sie dann getrocknet, kommen sie da wieder mit ein paar Tage mit durch. Aber diese ganzen Tiere schleppen ja auch noch diese ganzen Gesteinsproben und Pflanzen und was weiß ich nicht alles. Also die haben Kisten über Kisten mit irgendwelchen Fundsachen, die sie sich jetzt entschließen, schweren Herzens, die sie jetzt zurücklassen müssen. Also Leichhardt beschließt jetzt erstmal die ganze Sammlung von Gilbert komplett einfach zurückzulassen. Der kann ja jetzt auch nichts mehr dagegen sagen. Und auch große Teile aber seiner eigenen. Weil er tot ist, gell? Ich habe zugehört. Ja, sie verbrennen jetzt insgesamt 3000 einzelne Fundstücke. Ich weiß nicht genau, warum sie es verbrennen, also warum sie es nicht einfach hier ablegen können, in der Hoffnung, vielleicht irgendwann wieder vorbeizukommen. Aber vielleicht ist es tatsächlich ein bisschen wie bei dem Oregon Trail, also, nein, muss ja gar nicht der Oregon Trail sein, aber so diesem Zug nach Westen, als dieser Gold Rush losging oder halt auch schon vor, so diese Siedler, die nach Westen rüber sind, die müssten über mehrere Gebirge drüber und es war wohl eine Sache, dass Leute ganz viel Proviant und Reisesachen mitgenommen haben. Es gibt auch eine Geschichte davon, dass Leute ein komplettes Sägewerk zerlegt haben und auf die Wagen gepackt haben, ne, weil die Idee war, oh, das bauen wir dann im Westen wieder auf und haben dann da ein Sägewerk, mega geil. Und aber durch die beschwerlichen Reisen und weil die auch irgendwo Gebirge hoch mussten, haben die halt alles hinter sich einfach rausgeschmissen irgendwann. Unter anderem eben auch dieses Sägewerk. Aber, und das ist irgendwie so die Assenummer, alles, was sie rausgeschmissen haben, haben sie vorabsichtlich kaputt gemacht, damit es kein anderer mehr benutzen kann. Ja, aber das ist ja das eine, irgendwie ein Sägewerk durch die Gegend zu tragen und das irgendwie dann zu zerstören. Aber das, was die da rumtragen, sind ja Sachen, die sie ja vom Boden aufgesammelt haben. So, ja, ja, aber denk jetzt mal dran, da wird vielleicht immer noch dieser Gedanke von dem Widersacher sein. Wenn das jemand anders findet, dann hat der was davon und wir selber nicht. Also machen wir es lieber kaputt. Das ist tatsächlich ein valider Einwand. Danke. Nicht schön, aber ja. Ja, ja. Nein, das könnte tatsächlich so, das passt auch zum Mindset. Genau. Von unserem Dr. Ludwig Leichhardt. Sie sind jetzt schon Monate in Verzug. Ach ja, der letzte Hund, der Ihnen noch geblieben ist, der verendet ebenfalls. Den ist er aber, glaube ich, nicht mehr. Sie sind jetzt Monate in Verzug. So viel, dass von den australischen Siedlern schon sehr lange niemand mehr damit rechnet, dass die Männer der Expedition überhaupt jemals wieder auftauchen werden. Im November geht ein weiteres Pferd hops. Beim Ochsenschlachten sind sie mittlerweile beim vorletzten angekommen. Der Reisefortschritt. Ich habe einige dabei gehabt, so, wenn du dich mal anschaust, wie lange das jetzt noch ausgehalten hat alles. Ja, die hatten echt viel dabei. Sie haben auch dann schon gehaushaltet und sie haben auch viel gejagt. Also sie haben viel Fisch gegessen dann unterwegs und viel Känguru und Emu und was weiß ich nicht alles. Den Gilbert zum Glück nicht. Aber ich denke auch an so einem Ochsen ist ja auch einfach unheimlich viel dran. Das sind ja unglaublich massige Tiere. Also 10 Leute können von so einem Ochsen schon ein bisschen essen. Und es ist tatsächlich auch so, dass sie halt weite Zeit dann wirklich nur Fleisch essen. Sie müssen dann nicht irgendwie, keine Ahnung, umständlich auf Nahrungssuche gehen oder Früchte irgendwie sammeln oder so, sondern die haben einfach auch viel, viel Ochs. Das ist ja wie Deutschland unterwegs. Im Frühling. Jetzt wird angegrillt, das Fleisch hier, Marga, jetzt geht's los. Der Reisefortschritt wird trotzdem immer langsamer. Anfang Dezember bemerken die Männer, dass sich die Eingeborenen ihnen gegenüber zunehmend freundlich verhalten. Einer spricht sie sogar in astrein im Englisch mit »Kommandant, sehr gut, wie ist Ihr Name?« an. Sie nähern sich also der Zivilisation. Das motiviert für einen Endspurt. Am 17. Dezember, nach 14 Monaten und 17 Tagen im australischen Hinterland, hat ja fast geklappt so mit der Abschätzung, marschieren Ludwig und seine tapferen Begleiter mitsamt einem Ochsen und einigen wenigen Pferden in Port Essington ein. Oh Gott! Nur knapp etwa ein Jahr später als geplant. Einfach furchtbar. Sie haben 4.800 Kilometer durch Queensland und das Northern Territory zurückgelegt und damit eine Ost-Nord-Route durch Australien entdeckt. Das ist doch mal ein Applaus wert, oder? Also, hallo? Applaus. Wobei, ich frage mich gerade ein bisschen, wie geil diese Route ist nach den Beschwerlichkeiten und den ganzen Sachen. Das ist so ein bisschen wie, Nie wieder hat es jemand genommen. So. Und wartet dabei, komplett durch Pegnitz regnet und irgend so ein paar Sümpfe und sagt, ich habe einen Weg nach Fürth gefunden. Und dann sagt mir jemand, ja, aber da gibt es einen Radweg und eine Autobahn und eine asphaltierte Straße und eine U-Bahn. Aber das ist doch ganz normal eigentlich, ne? Das ist doch auch so bei Gebirgen hatten wir das ja auch schon, ne? Wenn jetzt so ein Mount Everest erschlossen wird, ja, dann nimmst du halt mal irgendeinen Weg, ja, der halt irgendwie machbar ist und hinterher über Jahre und Jahrzehnte kommen dann andere Leute und finden dann noch die Südroute und hier noch den anderen Pass und machen dann hier noch eine Abzweigung und so läuft's doch, oder? So läuft's doch. Aber sie haben bewiesen, es ist menschenmöglich, ja, den Kontinent zu durchqueren. Okay. Nach ausgiebiger Erholung trifft Ludwig Ende März mit dem Schiff in Sydney ein. Es gibt einen pompösen Empfang. Ludwig wird als Prinz der Entdecker gefeiert. Und er hat immer noch seinen Zucker dabei. Und Pudding. Er bekommt $1,000 als Belohnung von der australischen Regierung. Das erste Geld, das er in seinem Leben je verdient hat. What? Der hat noch nie Geld sonst irgendwo bei irgendeinem Hilfsjob oder irgendwas verdient? Nee. What? Er ist 33. Das ist finde ich schon cool. 33. Das ist aber schon ein bisschen geil. Von den 1000 Geldeinheiten behält er 600 für sich selbst. Der Rest wird zu ungleichen Teilen unter den restlichen Teilnehmern aufgeteilt. Oh Gott, da ist viel Teil in dem Satz. Was habe ich mir gedacht? Geldeinheiten. Ich glaube, da war ich ziemlich betrunken, als ich das geschrieben habe. Der Sträfling bekommt 30 von diesen Geldeinheiten, wird aber immerhin begnadigt. Also immerhin. Sie sind jetzt alle berühmt. Ludwig erhält Goldmedaillen von wissenschaftlichen Gesellschaften in London und Paris und ein Pardon aus Preußen für die Fahnenflucht. Also auch, schlägt wirklich, wirklich große Wellen. Ende gut, alles gut. Also, ne? Aber? Ja, nicht ganz. Ich wollte gerade sagen, weil, also eine Sache fällt mir jetzt schon auf, dass du auch vorhin erwähnt hast, dass die Äußerung von den Native, die da wohnen, stark auseinandergehen zu dem, was er sagt. Und du aber gesagt hast, Zeit seines Lebens hat er immer. Und das weist dir ein bisschen darauf hin, dass er nicht so ewig mehr lebt. Das ist ein interessanter Gedanke. Ich möchte mal noch jetzt ganz kurz, ist vielleicht eine gute Stelle, auch mal kurz über die Quellenlage zu sprechen. So, ne? Also wir haben sehr, sehr viel von seinen Aufzeichnungen und ich habe auch ein Buch gelesen, das auf seinen Tagebüchern basiert. Und ich habe das Thema ursprünglich, ich muss anders anfangen, ich habe das Thema ursprünglich in einem Dollop entdeckt. Ja, also es gab einen australischen Dollop über Ludwig Leichhardt und ich habe mir gedacht, alles klar, den Preußen, den muss ich mir mal schnappen. Und in dem Dollop war das alles noch viel wahnsinniger. Also da sind noch viel mehr irre Sachen passiert. Und ich habe auf der anderen Seite das Buch, das auf Leichhardts Aufzeichnungen basiert hat, gelesen und da ist von überhaupt nichts davon die Rede. Also es war eine super komisch durchgeplante Aktion, alles lief reibungslos, er hat so viel entdeckt, lief quasi nach Plan, er hat seinen Lebenstraum sich erfüllt. Und er hat einen Berliner Flughafen geplant. Und er hat sich super vorbereitet, alles prima. So. Also da ist eine sehr, sehr große Diskrepanz, je nachdem, welche Quelle du liest. Komisch. Also ich habe dann auch noch so stellenweise in andere Quellen reingelesen und wo immer halt auch die anderen Expeditionsteilnehmer zu Wort kam, sah die Lage dann schon ganz anders aus. Also es ist ein Thema, wo dir keiner, ich kann dir nicht Brief und Siegel geben, was genau da unterwegs passiert ist. Ich habe jetzt so eine für mich plausible und wahrscheinliche Version der Ereignisse zusammengetragen, aber ich möchte doch die Fußnote anmerken, dass je nach Quelle Leute durchaus auf die Idee kommen können, hä? Was hat denn der erzählt? Was ist denn da los? Also es ist spannend, das ist wirklich spannend, dass man solche Geschichten aus so unterschiedlichen Perspektiven wahrnehmen kann. Aber eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ist es auch ziemlich nachvollziehbar. So, wenn die dauernd aneinander geraten, dass die das irgendwie anders eingeschätzt haben, ist schon eigentlich ganz klar. Aber ich meine, er ist mir ja so schon unendlich sympathisch, Ironie-Tag zu, und dass ich mir denke, wenn wir jetzt schon alles aus seiner positiv geschilderten Sicht sehen, hui. Naja, tatsächlich meine Arbeitsweise, ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Ich habe mich an diesem Buch von ihm sehr, sehr stark orientiert und habe das einmal so. Schmeißt LSD ein? Habe das einmal so zusammengeschrieben und habe das hinterher durchgelesen und habe mir gedacht, hä, das ist ja voll langweilig. Das läuft ja alles glatt. Da ist überhaupt nichts Verrücktes. Das ist irgendwie, hä, kein Streit, kein gar nichts. Keiner geht verloren. Was ist da los? Und dann habe ich mir dann bin ich das nochmal Absatz für Absatz durchgegangen und habe nebenher nochmal den Dollop durchgehört. Bis ich dann eine Transkription vom Dollop entdeckt habe, das hat es dann einfacher gemacht. Und habe festgestellt, ja, okay, also an der Stelle muss ich nochmal nachforschen. Und jetzt muss ich mal gucken, was erzählen die, was ganz anderes, als da steht. Und auf einmal stimmt nichts mehr überein. So. Und dann habe ich versucht, das so ein bisschen zusammenzubringen. So. Und das ist jetzt quasi das Ergebnis davon. So, interessante Quellenlage. Also, Ende gut, alles gut. Ist natürlich Quatsch. Also im Nachgang redet unser Dr. Leichhardt sehr, sehr, sehr schlecht über seine Begleiter. Sowas in der Liga von, ich hätte es keinen Monat länger mit ihnen ausgehalten. Aber nicht keinen Tag zumindest. Und ich vermute mal, dass das ziemlich auf Gegenseitigkeit beruht. Ludwig wird sich in den kommenden Monaten durch seine Aufzeichnungen ordnen, das Ganze, um seine wissenschaftlichen Erkenntnisse für die Nachwelt festzuhalten. Und tatsächlich sind seine Entdeckungen trotz allem Grundlage dafür, dass jetzt auch viel fruchtbares Land außerhalb der bisher besiedelten Regionen auf dem Kontinent erschlossen werden kann. Seine Reise ist auch sowas wie eine Initialzündung, die viele, viele weitere Expeditionen ins Landesinnere hervorruft. Ja? Also die Leute sehen jetzt, alles klar, ist möglich, ja, da muss erst hier der Preuße kommen. Nicht sinnvoll, aber möglich. Ja, muss erst der Preuße kommen und uns zeigen, dass hier alles, dass man hier einfach auch mal durchmarschieren kann. Und es brechen sehr, sehr viele Leute dann daraufhin auch zu ähnlichen Expeditionen auf. Ludwig schreibt ein Buch mit dem handlichen Titel Tagebuch einer Landreise in Australien von Moreton Bay nach Port Essington während der Jahre 1844 und 1845. Und insgesamt lässt er sich ziemlich feiern. Die Kontributionen seiner Mitreisenden auch zu dem Buch, die würdigt er wenig bis gar nicht. Über Murphy, der unter anderem Zeichnungen für das Buch beigesteuert hat, sagt er später, die Bilder habe ich nur mit reingenommen, um mich über ihn lustig zu machen. Wow! Auch gemein. Super nett. Seine Expeditionsteilnehmer-Kumpels lassen das jetzt nicht alles unkommentiert. Auch die äußern sich zu dem Thema. Ihnen zufolge sei Leichhardt. Praktisch unbegabt, egoistisch, gefräßig, unvernünftig, hartnäckig, hochmütig, ungerecht, launisch, grausam, unsympathisch, ängstlich, depressiv, boshaft, eifersüchtig, anklagend, verdächtig, nachlässig, schlampig und für Führung vollkommen ungeeignet. Was ich am interessantesten von all diesen Dingen finde, ist, dass der Kerl, von dem du uns am Anfang erzählt hast, dass er Fasten übt und wenig essen kann gut, genau des Gegenteils bezichtigt wird. Ja, naja, und da liegt jetzt die Wahrheit irgendwo in der Mitte wahrscheinlich. Wie gesagt, ich habe sehr unterschiedliche Quellen und gerade von seinem frühen Leben habe ich mich sehr stark auf seine Version der Geschichte irgendwie gestützt. Und also er hat ja alles richtig gemacht bis hierhin, würde ich sagen. Hm. Also richtig toll kann er nicht gewesen sein, sonst wird die Resonanz nicht so ausfallen. Ich würde aber auch, weil du vorhin gesagt hast, die Bilder hat er nur abgedruckt, um sich über ihn lustig zu machen. Ich empfehle sehr den kurzen Beitrag von Arte über das Dürer-Bild von dem Nashorn. Also das Nashorn ist ja eines der bekanntesten Bilder von ihm. Und das ist ja aus heutiger Sicht so ein bisschen, ich sag mal, verklärt gemalt, als hätte das so wie so ein Panzer an. Also so eine Ritterrüstung sieht es ja aus. Und es wurde aber noch ganz, ganz lange abgedruckt und so ein bisschen bizarr, dass es eines der Sachen von Dürer sind, die er super realistisch gemalt hat, aber wo er halt einfach das Motiv nicht so gut im Kopf hatte oder erfasst hatte oder so und dass das eines der bekanntesten Werke von ihm ist. Der alte Freund und Kupferstecher Dürer. Ja. Apropos zur Führung ungeeignet. Nach der Expedition ist vor der Expedition, oder? Und gleich nochmal, aber das mal mehr Gelatine mitnehmen, dann klappt's auch. Noch während Dr. Ludwig nach Port Essington unterwegs war, hat er schon Pläne für eine Ost-West-Durchquerung des Kontinents geschmiedet. Für alle, die jetzt die Form von Australien nicht ganz so vor Augen haben, das ist deutlich weiter. Das wäre jetzt die perfekte Gelegenheit für den ersten offiziellen 8-Cliffhanger. Meinst du? Ja. Kannst du noch? Kannst du nicht mehr? Achso, nein, das ist, erschien mir jetzt irgendwie. Achso, ich dachte, das ist jetzt so. Nur wieder, dass du jetzt müde wirst. So, ich verspreche euch, ich drehe es jetzt nicht mehr so breit. Okay. Am 1. Oktober 1846 geht es schon los. Also es ist wirklich so ziemlich unmittelbar, nachdem er wieder zurückgekommen ist. Oh Mann! Es geht los mit einer Reise von Sydney nach Port Stevens. Wirklich viel Kohle hat er für die Nummer nicht zur Verfügung. Komischerweise wollen seine bisherigen Reisebegleiter nicht mehr mitkommen. Warum? Wer hätte es gedacht, weil sie stellenweise tot sind und stellenweise... weil sie stellenweise tot sind, ist aber auch ein guter Grund, eine Reise abzulehnen. Also hier bin ich tot, da bin ich tot, innerlich bin ich ganz tot. Das kenne ich. Alle bis auf einen. Einer kommt mit. Harry Brown, der wagt es nochmal. Das hat so gut funktioniert mit dem Ludwig. Das muss ich nochmal. Was könnte nur schief gehen? Das muss ich nochmal mitmachen. Aber Ludwig hat auch was gelernt. Er sucht sich nun ein paar erfahrenere Begleiter. Und es ist jetzt auch leichter, denn er hat jetzt ja wirklich einen Namen. Ja, wie das Ganze lief, das spielt ja dann bei sowas irgendwie auch keine Rolle mehr. Wenn du dann mal wirklich in die Geschichte eingegangen bist, dann ist es auch wurscht. Und ein Doktortitel. Er muss sich jetzt auch von niemandem mehr bedroht fühlen. Also er kann sich jetzt auch trauen, namenhafte Leute irgendwie quasi anzuschleppen, weil es kann ihn jetzt ja keiner mehr überstrahlen. Außerdem packt er seinen Koffer und nimmt mit. 14 Pferde. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. 16 Maulesel. Pferde, masslich Gelatine. 40 Rinder, 4 Hunde, 90 Schafe und 200... Hat er die Hunde nach Geschmack ausgesucht diesmal? 270 Ziegen. Ich möchte das nochmal betonen. 270 Ziegen in Zahlen, 270 Ziegen und 90 Schafe. Er mag Ziegen offensichtlich. Ziegen ist tatsächlich auch da, ist vielleicht ein bisschen unhandlich, ja, aber es ist sau praktisch. Weil, ja, weil sie ziehen den ganzen Zucker zum Züricher Zoo. Ich wollte jetzt sagen, sie geben Milch und sind deswegen für wasserarme Regionen Reiseabschnitte sehr geeignet, aber das mit dem Zucker gefällt mir viel besser. Mir gefällt auch Philipps Antwort besser. Wir loggen ein. Sie ziehen Zucker zum Zürcher Zoo. Am ersten Abend der Reise beschließt Leichhardt, die Rindviecher zu besuchen, damit die sich schnellstmöglich an ihn gewöhnen. Das sollte man mit seinen menschlichen Begleitern machen, ja, damit die sich an ihn gewöhnen. Aber er hat halt viel bockende Rindviecher erlebt in letzter Zeit und er möchte jetzt, dass die auf dem richtigen Fuß losstarten quasi. Ja, das erinnert mich irgendwie dran, dass ich die letzten Tage viel auf kaufeneKuh.de verbracht habe. Was? Hast gekauft? Der Jürgen hat das auch mal gemacht. Kennst du das nicht, Philipp? Ach, es ist so ein, ich kaufe mir ein Stück Fleisch und immer wenn so und so viele Leute so und so viel gekauft haben, wird tatsächlich ein Tier. Du brauchst Anteil an der Anatom. Also ja. Die haben auch eine Bio-Zertifizierung, aber inzwischen, aber die Bio-Kühe von denen sind halt auch einfach schweineteuer. Das ist wirklich, wirklich sehr teuer. Das muss man sich schon überlegen, aber ich finde es auch sehr, sehr gut. Es gibt es auch mit Hühnern inzwischen, glaube ich. Mhm, ja. Ich wollte noch anmerken zu den Rindviechern. Sein Besuch endet in einer Stampede. Also in einer Stampede und 25 Tagen Verzug, um die Tiere wieder einzufangen. Was ist eine Stampede gleich wieder? Na, wenn die Viecher durchbrennen. Also eigentlich das, was bei König der Löwen passiert in diesem Tal. Stampede ist das, was die Cowboys... Danke für den Albtraum, den du mir wieder verpasst hast. Mit ihren Lassos immer wieder einfangen. Also finde ich geil. Tag 1 schon 25 Tage verloren. Finde ich super. Geht gut los. Auch die schweren Regenfälle behindern die Expedition quasi vom Start weg. Scheiß Wetter, Morast, Moskitos und Malaria quälen die Truppe. Dazu kommt ein latenter Mangel an richtiger Kleidung und Medizin sowie Ludwigs Vorliebe dafür, tagelang komplett in die falsche Richtung zu laufen. Ich mag das einfach. Ein Begleiter legt Ludwig Ende April nahe, die Nummer abzublasen, doch er weigert sich. Auch als alle Schafe und Ziegen davonlaufen, gibt er nicht auf. Alle Ziegen. Alle. Wo du jetzt gerade noch irgendwie gefühlt 80 Sekunden drauf betont hast, wie viele das waren. Wir haben alle verloren. Wie viele? Kann denn das alle. Erst am 7. Juni und auf eindringliches Drängen, das ist schon wieder so ein bescheuerter Satz, ich glaube, ich war wirklich nicht ganz bei mir. Erst auf Drängen seiner Begleiter entschließt sich Ludwig dann schweren Herzens nach langer reiflicher Überlegung zur Umkehr. 7 Wochen später ist er wieder in der Zivilisation und im Oktober ist er zurück in Sydney. Oh, tatsächlich mal anscheinend etwas die Vernunft. Oder ja, vielleicht die Angst oder so gesiegt, aber vielleicht gar nicht so schlecht. Bisschen Geld verbrannt, ein paar Ziegen verloren, aber nichts Schlimmes. Ein paar passiert. Ziegen ist was, gut. Was man halt so macht. Aber hey, nach der Expedition ist vor der Expedition, right? Here we go again. Ernsthaft? 1848. Jetzt hat er 427 Ziegen. Zieht Ludwig erneut los. Dieses Mal, um einen Landweg nach Perth zu finden. Sprich, ein weiterer Versuch, Australien von Ost nach West zu durchqueren. Als er am 4. Dezember 1847 in Sydney ablegt, rechnet er mit einer Reisedauer von 2 bis 3 Jahren. Einmal mehr wechselt die komplette Begleitmannschaft durch. Außerdem begleiten ihn dieses Mal 20 Maulesel, 7 Pferde und 50 Rinder. Das ist ja fast nix. Das ist ja nix, quasi Handgepäck. Nach 5 Minuten sind alle weg. 10 Minuten später hat er alles aufgegessen. Schnitt. Am 4. Ja. April. Wie bei Asterix und Obelix in Rom, wo er irgendwie diesen Koch zur Verzweiflung bringt. Am 4. April 1848 schreibt Ludwig seine letzte Nachricht an einen Freund in Sydney. Danach bricht die Expedition in unbekanntes Terrain auf. Jetzt habt ihr gedacht, wir haben ihn verloren, oder? Und ward nie wieder gesehen. Da, da, da. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ihn zufällig seht, dann grüßt ihn schön von uns. Aber die Geschichte ist noch nicht ganz vorbei. Sag mir bitte, dass der daran schuld ist, dass es eine riesige Ziegenplage in Australien gab, weil die sich unkontrolliert vermehrt haben. Es gab vorher nämlich gar keine Ziegen in Australien. Genau, die hatten keine natürlichen Fressfeinde und haben sich deswegen wie verrückt vermehrt. Haben dann auch alle Frösche und dann haben sie Kaninchen eingeführt, um die Ziegen zu finden. Genau, das hat dann auch funktioniert. Kennt ihr das Konzept der Judas-Ziege? Das ist auch sehr geil. Müsst ihr mal auf Wikipedia nachschlagen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Land. Aber sie haben tatsächlich irgendwo, ich meine, es war Kuba, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, sie haben irgendwo Ziegen eingeführt und die verloren. Ja, und die sind auch irgendwie abgehauen und haben tatsächlich zu einer Seuche quasi geführt. Also es gab überall Ziegen, die haben alles zusammengefressen. Es war eine Katastrophe. Ja, und Ziegen sind aber sehr, sehr gut im Verstecken. Also die waren sauschwer ausfindig zu machen. Und jetzt haben sie einzelne Ziegen hergenommen, haben die mit GPS ausgestattet und haben die freigelassen, damit die sich quasi an die Herden ranzecken und die damit Herden alle anderen ins Verderben. Und das sind die Judas-Ziegen. Agent Goat, go, go, go. Das finde ich voll bitter, ey. Und sie dann auch noch so zu benennen. Also das ist schon wirklich sehr, ich wollte jetzt sagen unmenschlich, aber ich würde sogar sagen unzieglich. Unzieglich. Aber unzieglich. Das zieht sich nicht. Aber wo leben denn Rinder am liebsten? Auf Kuba. Also heute haben wir echt ziemliche Knaller am Start, möchte ich mal sagen. So. Großartig auf Kuba. Ludwig ist mittlerweile so bekannt und berühmt, dass man auch noch Jahre und Jahrzehnte lang nach ihm suchen wird. Auch wenn man jetzt mal erst so ein paar Jahre wartet, weil schließlich vermisst ihn ja jetzt erst mal ein paar Jahre lang keiner. Und gefälligst soll keiner nach ihm suchen. Das ist ja eine Beleidigung, wenn der in Gefahr wäre oder sie getroffen hätte. Also es dauert jetzt wirklich, glaube ich, 4-5 Jahre, bevor sie überhaupt anfangen, nach ihm zu suchen. Und er hat unterwegs immer wieder Bäume mit einem großen L markiert, was einerseits ziemlich assi ist, wenn man mal so liest, was sowas mit einem Baum machen kann. Ja? Aber es ist natürlich auch jetzt nicht schlecht, wenn man gefunden werden will. Und es gibt jetzt viele Expeditionen, die eben gerade diese Spuren verfolgen. Aber sie bleiben alle ohne Ergebnis. In den 1860ern findet jemand im Busch Fuß- und Pferdespuren, die von Ludwig stammen könnten. 1871 tauchen Grabstätten mit Sattelzeug und dergleichen auf, die aber nicht weiter untersucht werden. 1874 behauptet ein Ex-Sträfling, einen Begleiter von Ludwigs letzter Expedition getroffen zu haben, der angeblich im Busch bei den Aborigines lebt. Und immer mal wieder berichten Aborigines von Massakern an Weißen im Busch, die mal mehr, mal weniger auf die Gruppe zutreffen. Jahrzehntelang gehen die Behörden fast jedem Hinweis auf diese Leichhardt-Expedition nach. In den 1930er Jahren tauchen angebliche Leichhardt-Relikte auf, die einmal mehr ausgiebige Nachforschungen nach sich ziehen. Die letzte Suchexpedition bricht 1953 auf, rund 100 Jahre nach Dr. Ludwigs Verschwinden. Das finde ich schon auch relativ krass. So, um die Leiche dann zu finden? Nee, es ist quasi, seinen Sohn zu finden. Es ist quasi das Bernsteinzimmer auf zwei Beinen. So, das ist, man glaubt schon gar nicht mehr, dass es ihn wirklich gibt, wahrscheinlich. 1994. Aber also ich meine, saublöde Frage, hat er jetzt gerissen, hat er ja nicht wirklich was, oder? Manchmal, dieser Weg ist zwar neu gewesen, aber der war jetzt nicht so mega. Wir kommen gleich noch auf quasi sein Vermächtnis für die Wissenschaft und die Kultur. 1994 wird eine Felsmalerei entdeckt, die seine erste Expedition betreffen könnte. Also wo man nicht genau weiß jetzt, das könnten die sein, die halt irgendwo beobachtet wurden und dann irgendwo abgemalt wurden. Könnte auch die zweite sein, so ganz klar ist es irgendwie nicht. 2006 taucht dann eine Kupferplatte auf, in die Leichhardts Name eingraviert ist. Die soll an seinem Gewehr befestigt gewesen sein. Und das Gewehr hat man angeblich in einem mit L markierten Baobab-Baum gefunden. Baobab-Baum? Ein Baobab-Baum. Baobab-Baum. Baobab-Baum, müsst ihr jetzt wissen. Baobab-Baum. Spricht sich nicht so ziemlich bescheuert aus, sondern es ist ein relativ seltener Baum, so ein Affenbrotbaum. Und tatsächlich gehen sie jetzt nochmal dann los und suchen nach diesem scheiß Baum. Ja, denn so ein Baobab-Baum ist sonst immer wie üblich ohne Gewehr. Entschuldigung. Ich glaube, der Philipp, also wir haben es noch nie geschafft, dass der Jürgen sich wirklich vom Mikrofon wegdreht. Das stimmt. Vor Lachen. Das ist auch gut, dass das überhaupt geht, ne? Weil heute nehmen wir nicht mit Headsets auf, zumindest Jürgen nicht. Respekt, Philipp. Respekt. Dankeschön. Also, Sie suchen diesen Scheißbaum. Ich finde es so geil, einfach überhaupt die Idee, so einen Scheißbaum zu suchen in einem Land wie Australien. Das ist ja jetzt nicht Liechtenstein, ja. Aber die gehen jetzt davon aus, okay, es gibt eine ganz, ganz grobe Beschreibung, wo der denn sein könnte. Und der Baum ist so selten und es ist ein einzelner Baum, so wird es beschrieben. Und sie starten eine aufwendige Suchaktion mit Helikoptern und sonst was und finden ihn aber auch nicht. Nach dem heutigen Stand der Forschung geht man davon aus, dass Ludwig irgendwo in der Nähe der Simpson-Wüste ein Ende gefunden hat. Das könnt ihr dann gerne mal bei Google Earth nachschlagen, wie weit er denn da gekommen ist. Das ist geil, wenn seine Leiche einfach so mega offensichtlich auf Google Earth zu sehen ist. Irgendwann in 5 Jahren kommt es raus, dass es mega klar ist, wenn man nur an der richtigen Stelle schaut. Seine Aufzeichnungen gelten heute als wissenschaftlich und auch als literarisch interessant, wenn auch an vielen Stellen mit völlig unbrauchbar. Mit Vorsicht zu genießen. Naja, oder völlig unbrauchbar. Okay. Kann man vielleicht auch so ausdrücken. Er schreibt etwa von sich, dass er eine außergewöhnliche Fähigkeit hätte, sich im Busch zurechtzufinden. Außerdem attestiert er sich ein fotografisches Gedächtnis. Hat ja alles mega funktioniert offensichtlich. Nach Leichhardt, und jetzt kommen wir zu seiner Hinterlassenschaft quasi, und das hat jetzt nichts mit seiner Verdauung zu tun. Nach Leichhardt sind über die Jahrzehnte so viele Dinge benannt worden, dass ich sie hier unmöglich alle aufzählen kann. Orte, Straßen, Schulen, Plätze in Deutschland. In Australien ist das Ganze noch viel schlimmer. Von Stadtteilen bis Staudämmen, von Pflanzen bis Gebirgen, von Flüssen bis Wasserstellen. Staudamm hatten wir noch nie. Staudamm ist neu. Es gibt Terra X-Dokus über ihn, Briefmarken mit ihm und einen Metal-Song der Band Manila Road, inspiriert von seinem Verschwinden. Gedenkmünzen sind ihm gewidmet, eine Boeing 737, außerdem viele biologische und naturwissenschaftliche Entdeckungen, Spezies und so weiter. Ich würde kein Flugzeug dieser Welt nach jemandem benennen, der verschwunden ist von Passagierflugzeug. Nur so kleiner Marketing-Tipp. Ja, es ist einfach, also es ist halt einfach Fliegen trotzdem Sie bequem der, und sicher auf der MS Lindbergh. Er ist halt trotzdem der fucking erste Mensch, der durch Australien gekommen ist, so am Stück. 4.800 Kilometer, vielleicht eine Strecke, die, ja, vielleicht hätten wir es auch in 3.000 Kilometer geschafft, keine Ahnung. Aber es ist halt wirklich der Erste, der da durchgekommen ist. Und er hat bewiesen, es geht. Und er hat seine Aufzeichnungen, auch wenn die mal vielleicht 300 Kilometer falsch waren. Auch wenn wir ein bisschen sagen müssen, ne? Der erste weiße Mensch, der durchgekommen ist, von dem wir heute wissen. Alles andere wissen wir ja nicht. Ne? Also ich will sowas immer noch dazu schmeißen. Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Ja, das total, wissen wir doch. Aber er hat Kohlevorkommen entdeckt, die halt wahnsinnig spannend und interessant waren. Er hat fruchtbares Land entdeckt. Er hat neue Arten entdeckt. Er hat Zeug und Zeug an die wissenschaftlichen Gesellschaften in Europa zurückgeschickt. Also auch wirklich, selbst wenn die Hälfte davon sich vielleicht dann als nicht ganz richtig oder unbrauchbar oder ungenau oder irgendwas rausstellt, er hat so eine Masse an Zeug zusammengetragen und gefunden und festgehalten. Also das ist schon wirklich absurd. Ah ja. Leider ist kein Asteroid dabei, das finde ich sehr schade. Dafür aber steht im Stadtzentrum von Sydney eine Sunshine-Statue von ihm. Also das mal so zur Hausnummer von Hinterlassenschaft. Ja, sie haben eine scheiß Statue mitten in der Stadt von Sydney, von Ludwig Leichhardt, dem deutschen Sohn eines Dorfinspektors. Von dem ich auch noch nie gehört habe vorher. Das finde ich sehr schön. Das würde mich nämlich sehr ärgern, wenn du das schon gekannt hättest. Das. Amen. Was bitte? Danke, Jürgen. Amen, sagt er. So. Das ist allgemein zur Beendigung eines Gebetes und ich glaube, er möchte an dieser Stelle andeuten, dass er ein Prediger ist, der uns gepredigt hat. Verstehe. Und er möchte quasi in religiöse Gefilde an dieser Stelle abtauchen, was für mich ein erstes Zeichen ist seines drohenden Wahnsinns. Ja. Und wir hatten es ja vorhin schon von Kinski. Ich glaube, Jürgen ist quasi in der Vorstufe. Ah ja. Ich habe schon überlegt, mir wieder Haare wachsen zu lassen, um sie mir wild und dann raufen zu können. Demnächst wird er wild brüllen, ich bin dein Jesus. Und wenn ich dann folgerichtig mit einer Galeere zu einer Gebirgsüberquerung aufbreche, dann haltet mich bitte auf. Oder haltet ein Podcast-Aufnahmegerät bereit. Ich glaube, also wenn man mal das die Ausschläge sich anschaut von Arschloch, dann ist Kinski wirklich derjenige, den ich am meisten vergöttere, obwohl ich weiß, dass es ein unvorstellbares Arschloch war. So, keine Ahnung, es gibt ja immer so, gerade so Profisportler sind ja auch moralisch schwierig und halt irgendwie Egoisten und dergleichen und das ist mir bewusst. Und die finde ich trotzdem toll, aber ich glaube, dass, also Kinski war halt einfach ein durchgeknallter Wichser, so. Na, ja. Und ich kann trotzdem nicht anders, als dass ich das einfach abfeiere ohne Ende. Ja, das ist halt mein Guilty Pleasure. Das ist halt ein gutes Beispiel dafür, dass Genie und Wahnsinn nicht beieinander liegen, sondern dass das eigentlich ein und dasselbe ist. Und manchmal kriegst du halt einfach mehr von der einen Seite mit und manchmal mehr von der anderen. Aber ich glaube, da zünden schon die gleichen Synapsen so grundsätzlich. Ja, dann kannst du mir mal eine der nächsten Sonderfolgen, kannst du mir mal deinen Wahnsinn uns zeigen, lieber Jürgen. Also wenn du den jetzt... Genial warst du ja erst heute wieder... Wenn der jetzt noch nicht bis zu dem durchgeklungen ist, dann kann ich dir nicht mehr helfen. Ich bin noch nicht leer geschossen, aber ich weiß nicht, wie sehr ich mich noch steigern kann. Ja, das habe ich zuletzt in einem Dirk Diggler-Film gesehen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Und ich meine, unser Glück ist ja ein bisschen, dass wenn Jürgen irgendwann durchdreht und sagt, ich durchquere jetzt die Fränkische Schweiz, ist nicht ganz so weit, ihn zu suchen. Achso, jetzt habe ich gedacht, dass es dann schon andere tolle Geschichtspodcaster gibt, die man vielleicht an seiner Stelle hören kann. Nein, niemals. Da fällt mir ein, ich muss den Qualitätsweg Frankenweg weiterlaufen. Danke, Philipp, für die Gemeinde. Ja, gerne doch. So. Also, Jungs. Ja, ich warte eigentlich auch nur, dass irgendjemand mal auf das Ding drückt. Ich habe schon längst gedrückt und sage vielen herzlichen Dank für alle, die zugehört haben. Wie gesagt, seht uns nach, dass demnächst vielleicht eine kleine Pause kommt. Ansonsten sage ich Dankeschön, auf Wiederhören, sagen euch Philipp und das J wie... Du, ich kann fast nichts hören, weil die Musik so brutal laut ist. Jetzt weißt du, wie es mir immer geht. Und Dominik, sag auch noch was Nettes zum Schluss. Ja, tschüss, ich hab euch lieb, steckt euch nicht an und überhaupt tschüssi. Das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Twitter hat es mir gerade ein GIF an mir vorbeigespielt, davon, wie einer seinen Datenträger C defragmentiert. Ich finde es großartig. Ui. Und ich hab mir kurz überlegt, was schlimmer ist, wenn man niemals auf Aufnahme drückt oder niemals auf Stopp. Oh, das ist ein guter Hinweis. Da fragt er immer nicht, der Philipp, ne? Aufnahme fragt er immer, aber bei Stopp, da fragt nie jemand. Ja, ach, das passiert doch nichts Schlimmes, ey. Aber das ist mir tatsächlich auch passiert, als ich diesen Flachwitz-Podcast aufgenommen hatte, dass ich dann einfach vergessen habe, danach auf Stopp zu drücken. Und irgendwann kam ich wieder und es war halt einfach das Wochenende herum und war so, oh, 36 Stunden aufgenommen. Und ich so, oh, okay, Ja, aber das macht ja OS X auch gerne mal einfach so. Also da brauchst du nicht unbedingt vergessen, den Stopp-Knopf zu drücken. Das, Ja, ich hätte richtig Reaper auf und so, also von daher, eigentlich, ne, hat man schön groß gesehen, war auch großflächig am Bildschirm angezeigt, aber ich hab's dann einfach gelassen. So. NF, soll ich jetzt da mal draufdrücken oder was? Außer du hast doch einen schönen Spruch zum schon. Verabschieden oder Beenden des Podcasts. Ich packe jetzt mal noch mein Kletterseil von meinem Rechner runter, weil ich glaube, der schwitzt jetzt ordentlich, boah, ist der heiß. Das war jetzt vielleicht gar nicht so das Beste. Okay, aber too much information. Naja, ich muss ja irgendwie das ganze, das Gebläse hier irgendwie ein bisschen dämmen. Und wenn ihr mehr über Jürgens heiße Rechner hören wollt, dann hört das nächste Mal wieder zu, wenn es wieder heißt. Ach. Ja, aber nicht vergessen, das nächste Mal könnt vielleicht einfach mal irgendwie 2-3 Wochen später kommen als sonst. Aber das seht uns bitte nach. Ja, nur dann. Tschüss. Nur dann. Habe ich auch noch schnell unsere Brüder im Osten gedisst. Brüder und Schwestern. Das musste nicht sein. Das nehme ich zurück. Und jetzt noch als Bonus ein Flachwitz. Sollte euch das wirklich wahnsinnig gut gefallen, kann ich daraus wirklich einen Podcast machen. Schreibt mir. Hallo und herzlich willkommen bei der DIVOG Flachwitz Hotline. Wenn Sie nicht wollen, dass Ihre Reaktion für einen Podcast benutzt wird, drücken Sie bitte eine beliebige Taste oder sagen Sie es mir einfach. Ansonsten kommt gleich Ihr personalisierter Witz. Wie nennt man ein weißes Mammut? Helmut. Bitte bewerten Sie auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut Ihnen dieser Flachwitz gefallen hat. Benutzen Sie dafür Ihre Tastatur des Endgeräts oder die automatische Stimmerkennung. Vielen Dank. Ich habe Sie leider nicht verstanden. Fanden Sie diesen Witz genial, unglaublich oder fantastisch? Ach, von 1 bis 9. Okay, dann eine 1. Ich habe verstanden, 21. Vielen Dank für Ihr Feedback. Das freut mich sehr. Auf Wiederhören. Genau.